Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Plauschangriffes. Ich bin der Gregor. Ich bin die Anne. Und ich bin der Dennis. Schönen guten Tag. Welch Zufall, dass ihr gerade hier des Sonntagsnacht mit mir gemeinsam auf der Couch sitzt, vor uns Mikrofone, Kameras aufgebaut. Für die Leute, für die Leute, die nur dann nicht das Video gucken, sondern nur das hören gerade im Moment. Die konnten gerne einmal raten, um was es sich gerade dabei handelt. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder mal gerne über Oscar-Filme gequatscht, wenn wir die Zeit gefunden haben, da sogar vorab ein bisschen was zu machen. Aber im letzten Jahr haben wir ja die schöne Tradition gestartet. Und mit Tradition mache ich, wir machen das noch einmal und dann wieder. Ja. Yeah. Dass wir auch live während der Oscars ein Video übertragen und uns hinsetzen, klönen, quatschen, schnacken und so weiter. Und das hat sich dieses Jahr angeboten, dass wir das dann gemeinsam machen. Dennis und Anne sind jetzt schon eingetroffen. Wir haben es jetzt so knapp 1,5 Stunden, bevor die eigentlichen Oscars dann anfangen. Wir freuen uns darauf, dass Steven Gätjen dann gleich losgeht und dann volle Pulle dort über den roten Teppich wandelt und seine knallhart recherchierten Fragen stellt. Ich hab meinen Frieden ja mit Steven Gätjen gemacht, nachdem ich Red Carpet einmal machen musste und weiß, was für ein Scheißjob das war. Ja. Aber es werden noch der Schröck, der Daniel und wie heißt er nochmal? Etienne, ne? Ganz vergessen, der ist neu hier zuletzt. Ja. Etienne kommt noch dazu und gegebenenfalls noch ein paar andere Leute. Wir werden vorab ein wenig über die Oscar-Filme quatschen und dann, wenn es live in die Portion der Oscar-Übertragung geht, wo man eher weniger konzentriert ist beim Quatschen, sondern einfach nur guckt und nebenbei schreit. Genau, ne? Das wird es dann nicht mehr als Audiocast hier sozusagen geben, den ihr gerade hören könnt, sondern in der Videofassung, das sollte wie im letzten Jahr dann unter www.gregs-rpgheaven.de dann nochmal anguckbar sein, wenn es denn jugendfrei genug bleibt. Meine Frage, kommt demnächst eine Robot Chicken Simpsons Folge? War das dafür Werbung? Ich glaube, das war mehr ein Robot Chicken Intro für die Simpsons. Okay, weil es kommt zumindest habe ich jetzt gelesen, eine komplett Lego animierte Folge von den Simpsons. Oh, echt? Mit dem neuen Figuren-Set. Nachdem der Lego-Kinofilm wahrscheinlich um einiges besser ist als alles, was die Simpsons seit dem letzten Kinofilm produziert hat, müssen die sich wohl dann dort ranklemmen. Ich habe die letzte Staffel habe ich mir jetzt nochmal angeguckt, die 24. auf Englisch. Ich finde es gut. Die Folge war wirklich gut. Ich weiß es nicht. Mein Wille ist seit 12, 13 Jahren gebrochen, was die Simpsons angeht. Ja, aber die hatten halt auch mal eine Downphase und da ist es dann auch Mode geworden, als Family Guy rauskam, dass man immer auf die Simpsons getreten hat und alles andere South Park, Family Guy hochgelobt hat und das finde ich halt, stimmt halt nicht. Simpsons ist immer noch eine sehr gute Serie. Es ist schwierig, also alles mit Ausnahme von South Park und zu Teilen American Dad, was ich sehr gut finde, ist schwach geworden über die letzten Jahre. Auch Family Guy taugt seit den ersten drei Staffeln nur bedingt immer wieder mal was. Aber wenn es mal zwischendurch immer wieder eine gute Simpsons-Folge gibt, freue ich mich. Es wird aber nicht die alten Klassiker jemals für mich einholen. Und das hat auch nichts mit Verklärtheit dann zu tun, sondern gedämpfte Huscheln sind heute noch lustig. Ich löse. Quietschibo. Quietschibo. Das ist ein Wort. Was ist ein Quietschibo? Ein dicker, haariger, schlecht gelaunter. Na warte, du Lümmel. Ja. Murphy, du bist ein Gnom. Unkontrollierbar, finde ich. Ja. Zwicky. Margie, du hast einen Truthahn gefunden hier. Jetzt, Zwicky, ich habe dir ein Risotto gemacht. Das sind alles Klassiker, aber zumindest Gesundheit. Die denken sich immer dann neue Gimmicks aus für die Simpsons. Und ich bin mal gespannt, ob sie was jetzt mit dem Lego-Zeug dort hier machen. Übrigens in Vorbereitung auf die Oscars, auch ProSieben läuft gerade natürlich ein mindestens 70-fach Oscar-nominierter Film. Ja. Gerade nämlich I Am Legend mit Will Smith. Ja, Wilhelm Schmidt, wie ich ihn gerne nenne. Willi Schmitz, sag ich dir lieber. Big Willi Schmidt-Style. Ist es dann. Der war aber auch schon mal für einen Oscar nominiert vor etlichen Jahren, ne? Für Ali. Ach so, ja. Für Ali. Zu Recht, aber auch Will Smith ist ja auch... Nee, jetzt sag nicht, Will Smith ist ja eigentlich auch ein guter Schauspieler. Wolltest du es gerade sagen? Ach, naja. Er ist im Pantheon der komödiantisch veranlagten Schauspieler, die dann ins ernsthafte Fach sich gewechselt sind oder mal da rumprobiert haben. Schon einige Spuren hinter so einem Jim Carrey beispielsweise. Weil wenn du da mal sowas wie Truman Show nimmst oder Eternal Sunshine und andere Sachen, die sind, oder hier der Mondmann, Man in the Moon, der ist das gut. Sind natürlich dann ganz andere Ligen als sagen wir mal, The Legend of Bagger Vance. Ja. Oder Seven Wild Pounds. Wild West. Wild Wild West als sozialkritisches Drama, ja, von Will Smith. Auf jeden Fall, hallo. Ich fand aber, er war ja vor kurzem bei Jimmy Fallon, glaube ich. Und hat da diesen die Legende des Hip-Hop-Tanzes, genau, gemacht, ne? Und Alter, so, er kam halt mit dieser Latzhose und diesem bunten Hemd und er war sofort wieder der Prinz. Aber das war sofort wieder sympathisch. Und das ist auch sofort wieder sympathisch. Bei Stefan Raab, wo Stefan Raab Will Smith interviewt hat damals mit hier. Ach so, ja. Das fand ich auch super sympathisch. Also man kann irgendwie halten von dem, was man will, schauspielerisch, als auch hier mit Scientology-Hintergrund. Ach, und ja. Sohn in den Vordergrund zwängen und Tochter ins Showbusiness zwängen. Aber der ist durchaus lustig auch. Das würde, glaube ich, keiner bestreiten. Ich schaue mir auch lieber dann also die lustigen Rollen sozusagen an. Oder wenn mal Fresh Prince irgendwo läuft, dann lässt man es laufen. Ja, auf jeden Fall. Oder wenn du dann irgendwo auf einer Trash-Party bist und die dann wieder das Team von Prince of Bel-Air einspielen und du ganz genau weißt, erste Strophe singt jeder mit, ja, und dann kommt die zweite Strophe, die nicht im TV ausgestrahlt wird. Alle. Bel-Air! Aber ich fand ihn your homie! Get home to Bel-Air! Ich fand ihn auch in Independence Day gut. Ich fand, er hat eine schöne Chemie mit Jeff Goldblum gehabt. Scheinbar auch zumindest der letzte Film mit Jeff Goldblum, an den ich mich erinnere, außer Jurassic Park 2. Jurassic Park 2, ja. Und die Fliege hat er gemacht. Ja, aber es war ja alles noch davor. Der hat ja diverse Sachen im TV, glaube ich, dann gemacht. Und ist er doch dann NCIS? Geworden. Nein, nicht NCIS, bei CSI Medical Detectives. Das, was immer auf Law and Order läuft, auf jeden Fall. Es läuft auf jeden Fall immer auf Fox. Eine von den 20 CSI-Serien. Richtig. Und ich krieg die leider sehr durcheinander. Der hat auf jeden Fall ein paar Staffeln dort gemacht. Auch, an wen denke ich denn gerade? Nee, Tom Hanks sagen, ich denke Tom Cruise und dann meine ich eigentlich... Tom Hardy? Nee, nicht Tom Hardy, mache ich auch nicht hier, Schnurrbart, Magnum. Tom Selleck. Tom Selleck. Typ, ja. Der hatte auch diverse Sachen Magnum dann. Magnum PI war aber klasse. Ist fantastisch, ja. Ich bin ja eher der Burt Reynolds-Fan gewesen. Du hast auch dieses Foto, wo er dann nackig auf dem... Hängt überm Bett. Neben meinem eingerahmten, ein ausgekochtes Schlitzohr Plakat. Wo Burt Reynolds eigentlich einen Cowboy darstellen soll, in einem blauen Seidenanzug mit Schlachhose in einer Hängematte hängen und so tut, als wäre ein harter Kerl. Das kann nur Burt Reynolds. Ja. Irgendwann vor ein paar Jahren bin ich auf den Trip gekommen, dass ich den nochmal sehen will. Mach mal den Ton aus. Ein ausgekochtes Schlitzohr. War ich das etwa? Du machst es selber, Mann. Aha. So sieht das aus. Ich habe den nochmal ausgemacht. Doch nicht. Ja, aber im Grunde, die ganze Diskussion jetzt hier ist natürlich, um die Überleitung irgendwann zu schaffen, wieder in Richtung der... Ach ja, heute war ja was. Ne? Heute war ja noch was in Richtung Oscars. Ist es etwas für euch, wo ihr dann jedes Jahr reihum dann wieder mal die Nacht dann überwacht bleibt und dann sagt, hey Leute, mir geht's gerade nicht so gut, ich komme ein bisschen später zur Arbeit, wenn es so was ist. Auch wenn ich, oder zumindest auch bei mir ist es zumindest so, ich weiß nicht, wie es bei euch dann aussieht, auch wenn ich nicht lange alle Filme gesehen habe oder so tief drin bin, was gerade aktuell Oscar-nominiert ist und was so von Interesse ist, aber die Oscars, egal, kommen was wolle, gucke ich mir an, ja, wenn es dann passt. Wenn es denn hierzulande übertragen wird, das wird ja zum Glück wieder seit etlichen Jahren gemacht, gab es ja mal eine Zeit lang, wo du dann auf den Abend warten musstest, ja, um zu sehen, dass Forrest Gump gewonnen hat, 1995. Ja, ich gucke das auch eigentlich immer sehr gerne. Ich weiß auch, würde ich behaupten, relativ gut Bescheid jedes Jahr, was, wo, wie oft nominiert ist und wer. Es ist mir auch wichtiger als so Sachen wie Super Bowl oder Golden Globe, Grammy, Emmy, den ganzen anderen Quatsch, den es halt noch so gibt. Aber die Oscars, die müssen schon sein. Ich schlafe zwar wahrscheinlich wie jedes Jahr irgendwann ein, aber... Allein auch die rote Teppichgeschichte finde ich auch mal so gut, weil ich die Kleider so gern gucke. Typisches Frauending. Ich gucke mir gerne die schönen Kleider von den hübschen Schauspielerinnen an. Also welcher von den Männern hat zuletzt mal ein Kleid auf dem roten Teppich angezogen? Das waren die South Park-Leute, glaube ich, als sie, das ist ja jetzt nicht zuletzt, aber die waren ja für Blame Canada nominiert für den Song damals, für den South Park-Film. Ich glaube, die sind in Abendkleid zusammen dorthin gekommen. Ja. Das ist tatsächlich auch für mich eine Tradition, wie gesagt, ich versuche nach Möglichkeit, je nachdem, was denn arbeitstechnisch am Tag danach ansteht, ob ich entweder sage, okay, scheiß drauf, ich mache jetzt durch, weil ich morgens dann wieder früh raus muss, oder ich bin Freiberufler und kann mir die Zeit dann so legen, damit es für mich einigermaßen passt, dann arbeite ich eben vor oder nach, aber es muss eigentlich sein. Ne? Und je nachdem, halte ich durch, halte ich nicht durch, wenn nicht, früher den Videorekorder angeschmissen, damit ich dann nochmal aufnehmen und direkt nachholen kann. Weil das ist ja schlimmer als jedes Fußballspiel, wenn du dann bis zum Abend warten musst und irgendwo im Radio kommt dann, und jetzt hat der den Oscar gewonnen, wenn du gerade unterwegs bist. Lalalala. Letztes Jahr habe ich es geskippt, weil ich vorletztes Jahr war, glaube ich, das, wo wir hatten da so abgeräumt, oder nee, in welchem Jahr hat dieser Bombenfilm abgeräumt? Hurt Locker meinst du? Ja, genau. Ich glaube, es war vor 2 Jahren. Ne? Das war der, vor 3, 4 Jährchen sogar, das war Avatar. Ne? Das war 2009, müsste es gewesen. 2009 war Avatar, ja. Ja, und das war das gleiche Jahr wie Avatar, ach so. Hurt Locker. Und irgendwas war da, ich hatte das Gefühl, dass da sehr viel, ja, also ich hatte das Gefühl, dass irgendwie so, also diese Auswahl war meiner Meinung nach irgendwo nicht mehr gerecht. Es war so ein, ja, man wusste irgendwie vorher schon, wer gewinnt. Das ist sowieso. Und das ist halt eben dieses Academy-Ding. Ja. Ja, ja. Und das hat mir in den letzten Jahren dann einfach irgendwo mit dieser ganzen medialen Vorberichterstattung hat mir das einfach den Spaß an den Oscars genommen, sodass ich gedacht habe, warum, ich weiß sowieso von vornherein, wer die Dinge abräumt, dann brauche ich mir das auch nicht angucken. Also das war sozusagen so ein innerlicher Boykott der Veranstaltung. Für mich. Wenn dir irgendwann ist mir bewusst geworden, dass die Oscars, es wird selten bei den Oscars, sagen wir, wirklich die beste Schauspielleistung prämiert, sondern es ist oftmals, sagen wir so, Konzessionsentscheidung, ja. Ne? Wie der Schiri hat ja, das eine Foul nicht gegeben, aber dafür lässt er einen das Tor dann machen danach. So ist es eben, dass dann Oscars gegeben werden für Performances, weil der Schauspieler die letzten 6 Male übergangen wurde. Ja. Oder wo du zum Beispiel weißt, jemand wie Heath Ledger, der es absolut verdient hätte, als Joker den Oscar zu bekommen, aber da wird nichts anderes sein können, außer der ist jetzt gestorben, das müssen wir so ehren. Da haben wir wieder eine tolle Story, das hab ich die wir auch gedacht, ja. erzählen können. Und manchmal kannst du es ein bisschen schon so zurechtlegen und denken, okay, das wird ungefähr dorthin gehen, dahin gehen. Trotzdem hat es immer irgendetwas, wenn dann so dann aufgerufen wird und es ist egal, was man über den Oscar an sich so denken mag, es hat was, es klingelt was bei mir im Kopf. Ja, Oscar-nominierte Filme und Oscar-prämierte Filme und so weiter. Das ist schon cool, wenn man das geschafft und erreicht hat. Ach klar, der Oscar ist ja nun mal auch der größte Preis, der in Hollywood und der im Film vergeben wird. Und die Veranstaltung an sich ist ja auch, also finde ich auch klasse. So, das macht Spaß, sich das anzugucken, vor allem mit mehreren Leuten. Aber es war halt meiner Meinung nach, also zumindest für mich in den letzten Jahren, so ein bisschen die Luft raus, und es war vielleicht noch ganz gut, dann mal ein bisschen Abstand davon zu nehmen. Was denkt ihr denn über den Trend, dass jetzt seit mehreren Jahren nicht mehr 5 Filme in den Oscars nominiert sind, sondern dass jetzt auf bis zu 10 oder sogar noch mehr? Nee, bis 10 ist es ja Maximum. Dieses Jahr haben wir 9, also bis zu 10 dann dort erweitert wurde. Ein großer Grund ist ja einerseits, dass viel, sagen wir, typisches Oscar-Werk dann gerne in die besten Filme dort gewählt wird und weniger diese Filme, die dann wirklich auch populär beim Publikum sind, aber nicht zu 1000% in das Oscar-Schema passen, wenn es jetzt irgendwas Lustiges, Populäres, Großes und so weiter wäre. Sowas wie Avatar hätte beispielsweise wenig Möglichkeiten hat, überhaupt nominiert zu werden in dem Jahr, wo du dann irgendein Drama über Abtreibung hast, dann ein Drama über Judenverfolgung und Abtreibung und dann ein weiteres Drama über Sklavenhaltung, Abtreibung und Judenverfolgung gleichzeitig. Was wirst du da mit bunten Aliens vom Planeten Melmac dann machen? Ja, ich glaube, dieses Jahr hätte ich es auch sehr, sehr schwer gefunden, weniger Filme zu nominieren, weil die jetzt als bester Film nominiert sind, finde ich schon alle sehr gerechtfertigt. So. Also ich habe, glaube ich, von den 9 habe ich 7 gesehen und die finde ich allesamt durch die Bank weg eigentlich großartig. Und ich hatte auch noch im Kopf, dass es dieses Jahr die Regel wieder gibt, dass es 5 sind. Mhm. Und ich dachte auch im Vorfeld dann, ja, wie würdest du dich denn jetzt entscheiden? Welche 5 würdest du aussuchen? Das ging nicht. Ich wusste nicht, welche ich nehmen würde. Und deswegen finde ich das eigentlich schon ganz gut, dass sie mehrere nehmen, weil es einfach auch gerechtfertigt ist, meiner Meinung nach. Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, eine Nominierung alleine für den Oscar ist ja schon das echt... Das heißt ja schon was. Ich wollte gerade sagen, also es ist ja der halbe Preis sozusagen. Ja, und dass ein Film, nehmen wir als Beispiel mal Gravity von diesem Jahr aus. Wir werden gleich sehen, wie der abräumen wird, und wir werden auch mal in Ruhe drüber quatschen, was der Film taugt und der Film nicht taugt. Aber der wäre, glaube ich, in anderen Jahren eher so drüber weggefallen, obwohl das ein sehr spannend gemachter Film ist. So, ich gehe mal ran. Der Schröck ist gerade da. Oh. Yo, Daniel. Yo, Daniel. Ich mach mal die Tür auf. Ja, bin ich gleich da dann... Oh ja. Wir bespaßen hier die Leute weiter. Dann bespaßen wir die Leute. Wir tun jetzt so, als wären wir Gregor. Gregor geht jetzt die Treppe runter. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap. Wenn er lästert, dann kann ich das hören. Er hat gerade gesagt, Dann schneidet er das raus. Wehe, die Schwestern werden sich verschwören, hat er gesagt. Mit Schwestern meint er wahrscheinlich uns, ja. Auch dich. Natürlich, ich bin die coolste Schwester im Haus. Ja. Wie viele Filme von den 9, die nominiert sind für den besten Film, hast du schon gesehen? Ich weiß gar nicht, welche Filme nominiert sind, um ehrlich zu sein. Soll ich dir das mal kurz auflisten? Ja, mach oder das sollen mal, wir noch warten, bis Herr Daniel Schröcker? Der kann das bestimmt aus dem Kopf machen. Der kann es auch aus dem Kopf. Vor allem kann der aber wie ein Wasserfall darüber reden. wir müssen ihn mit so Tasern immer ruhig stellen. Ja. Wenn er zu lange. Schreib Pause. Psst. Der kommt auch schon, es wird ganz laut. Hallo, ich bin Daniel Schröcker. Ja, ich weiß, wer heute Abend von mir gedisst werden will. Komplett den ganzen Abend. Na, Ben. Hallo. Moin, Dennis. Servus, hallo. Wir laufen schon. Kreuz und quer. Wir laufen schon im Moment übrigens. Echt? Ja. Echt? Ah, Freunde, ich hab das Allergeilste mit. Was kommt jetzt? Also, außer mein Bier hier. Das Bier? Das Oscar-Merchandise. Oscar-Merchandise. Auch Red Bull. Kommt man jetzt hier vor Spiel hin? Willst du Fernsehgarten aufzeichnen heute? Zum einen Muffins. Oh! Muffins! Nee, Quatsch, Donuts, Entschuldigung. Donuts! Selbstgebacken. Oh, aber jetzt kommt, Alter. Jetzt kommt der Knaller. Was kommt jetzt? Was zum. Ist das, was ist das denn? Ist das sind ein selbstgemachte Speck- und Eier-Muffins. Das ist nicht dein Ernst, absolute oder? Absolute Killer. Damit bist du auf jeden Fall. Ei und Speck drin. Halt also mal, wie in einem Muffin. Halt das mal in die Kamera, das kann ja da. Nicht angehen. Guckt euch das an. Geil, Eiermuffins. Speck- und Eiermuffins. Der Knaller. Die Donuts. Das wird eine gute Nacht. Ja, seid neidisch. Seid ja, neidisch. Alle. Meine Frau ist die Beste. Heißt das, wir müssen nachher wieder ich hier... Ich habe eine Chipsbühne mitgebracht. Ich habe Reiswaffeln. Salzstangen. Und Studentenfutter und sowas. Ja, los. Schade. Ja, wir müssen mehr Platz machen hier. Ja. Jetzt. Wir rutschen einfach ein bisschen. Also die Kamera nicht auf Weitwinkel stellen? Es ist das Weitwinkligste, was geht. Okay. Ich werde das gleich noch vom Setup her einigermaßen vernünftig anpassen. I'm Legend. Ich bin Legende. Ja. Sei froh, dass wir ProSieben überhaupt gefunden haben. Vorher läuft ProSieben Schweiz. Home Shopping. Echt, ist ProSieben Schweiz? Ja. Es ging nicht anders. Ach, guck mal her, der Simon. Speckmuffins? Simon hört Essen und kommt raus. Ich bin ein bisschen hier, ja? Oder ja. Bist du sowieso... Ja, da greift er mich direkt... Kann man doch gar nicht, gell? Kann man nur schreien. Hau rein, Alter. Geht ja nicht. Hast ja abgeschlossen. Kannst du ja auch kurz Hallo sagen, Simon. Oh, wo ist denn... Da ist, hallo. Da ist die Kamera. Da nein, unten. Links, da. Links. Da ist der Monitor. Hallo. beim Wort Speckmuffins. Ich mach das als einfach mal, ja? Ich greif da einfach mal rein. Danke. Mach das. So lecker. Ich habe auch eine Kamera mit, falls euch das nicht stört. Sehr gut. Daniel ist schon mal zu uns gestoßen und Daniel hat noch jemand mitgebracht. Sie auch einmal kurz vorstellen. Wo ist denn die Kamera? Da ist sie. Ben, ich bin der Martin. Ja, das ist der Martin. Sehr gut. Und Ede sollte auch im besten Fall bald... Ede habe ich eben gerade noch mal angerufen, vor einiger kurzer Zeit. Lag er noch in den Federn? Und es hieß, das ist ja alles noch so hin und... Dann warte ich noch ein bisschen ab und komme ein bisschen später. Was ist mit Herrn Bardet? Ich weiß nicht, ob haben der... Haben wir Bescheid gesagt? Ich hätte eigentlich gedacht, dass er Bescheid weiß, aber wir können Bescheid. Dem nochmal... Bescheid! Bescheid! Wir können dem ja nochmal Bescheid geben. Wir können ihm geben. Einen Hubschrauber. Wir schreiben ihm jetzt alle. Ganz ehrlich. Wir können die auch nochmal nehmen. Oh. Mikrowelle? Oh, wie die riechen. Aber du isst kein Fleisch, ne? Toast, ja, natürlich esse ich Fleisch. Wer macht solche Gerüchte? Ich trinke nur ein... Sind das die mit Toast oder ohne? Ja, die mit Toast. Ich trinke noch nicht probiert. Ist das so, hast du gar nicht, so habe ich gar nicht. Oh, ich warte noch. Ja, ne? Ich will auch noch nicht. Ich will auch nein, noch. Die müssen eigentlich bis die Oscars, ne? Oh Gott, ich kann gar nicht mehr denken vor Fleischgeruch hier gerade. Gerade durcheinander jetzt. Das wird alles kreuz und quer, aber das war ja ein bisschen das zu erwarten. Immer. Ja. Daniel, wir hatten hier gerade ein bisschen angefangen und ein wenig über die Oscars an sich gequatscht. Warum wir alle immer so bedeppert sind und uns die Nächte um die Ohren schlagen, obwohl wir morgen früh wieder raus müssen. Ich muss morgen früh nicht raus. Wir drehen morgen, morgen nicht. Wir drehen morgen Fernsehgarten, aber irgendwann erst im Nachmittag. Ich gehe einfach morgen früh nicht raus. Ja, ich habe Yannick eben schon über Twitter gesagt, der baut alles auf morgen. Kann er ja gerne machen, ich kann aber erst nachmittags. Ja, zum Glück. Nein, ich glaube, ich bin morgen um 10 Uhr da. Ja, ich bin garantiert um 10 Uhr. Der Micha ist wieder da. Dann ist kann, er, ist er, ja, dann kann er auch mal für uns die Arbeit machen. Leute, wenn ihr alle zukommt, bitte gebt einfach Trant und Michael hier nicht Bescheid. Ja, die haben keine Ahnung von Oscars, genau. Die gucken das nicht, die wissen nicht, dass wir hier gerade sowas machen. Wir schreiben einfach morgen durch, mir geht's gerade nicht so gut. Oh, mein Magen! Oh, ich merk's jetzt schon. Gestern die ganze Zeit schon flach. 10.000 Reiswaffeln. Ach, das ist so tragisch mit dem Hund. Ja, deswegen jetzt so, nicht hingucken, das zieht die Stimmung jetzt runter. Ja, ne? Das. Ah, jetzt muss er das Knick brechen. Ja. Oh. Oh, die ganze Zeit geht es ihm gut, bis die Frau kommt. Ey. Ja, ne? Der ganze Film ist eigentlich geil, so bis die Frau kommt. Ja. Es tut mir leid, aber sobald die Frau irgendwie da ist oder auf der Bildfläche auftaucht und dann ist der Film eigentlich echt vorbei. Ey. Dann versucht er irgendeine Handlung irgendwie zu kreieren und das ist schade. Das ist ja eh konstruiert. Ich hätte mir noch zwei Stunden angucken können. Es sieht aus, als würde er einen Haufen gehen. Als würde er gerade abseilen, ja? Ich weiß, was dort gerade passiert. Oh, das Kind ist so groß. Ich hätte doch nicht die Fleischmuffins essen sollen. Mein Mann, das ist wirklich eine emotional ergreifende Szene. Ja, der Film hat nicht so viel davon und die macht er jetzt mal. Ich habe bei Marlin nie geweint, ja. Und wer das nicht tut, der hat auch kein Herz. Ich habe den nicht gesehen. Das sind immer so Aussagen. Wer da nicht weint, hat kein Herz. Okay, bei Marlin nie muss man jetzt nicht unbedingt weinen. Okay, das... Das verrät auch schon den ganzen Film, aber wenn du sagst, dass man da weinen sollte. Ja, aber das... Ja, ich dachte gerade... Hachiko. Wer bei Hachiko nicht weint. Das ist aber der japanische Film, ne? Ist es der, wo sie die Tiere... Es gibt nämlich auch noch einen anderen. Also Hachiko, das ist doch das mit Mel Gibson, oder? Nee, mit wie, oder? Richard Gere. Und es gibt einen richtigen japanischen Film über einen blinden japanischen Mann, der halt auch einen Hund bekommt, den er erst überhaupt nicht mag und mit dem er sich dann auch anfreundet. Der ist noch besser. Irgendeiner von denen, da wurden doch, glaube ich, die Hunde gequält vor der Kamera. Da war doch irgendwas, habe ich noch im Kopf, das... Also ich kann mir nicht vorstellen, du willst dass sie nur zum Weinen bringen, oder? Ich glaube nicht, dass Lasse Hallström so einen echten Hund quält für die Kamera. So. Ja, lasse Tränen strömen, eher. Ja. aber kommen wir mal zu der Ausgangsfrage zurück. Was hast du eben gesagt? Ich habe es längst vergessen. Warum wir uns das hier um die Ohren knallen? Ja. Ja, weil es geil ist. Du wolltest mir die Oscars aufnehmen. Wir hätten uns das ganze Gespräch ersparen können. Wir waren schon viel weiter, während du da unten... Achso, habt ihr das weitergetrieben? Ich hätte sonst gesagt... Wir wollten die Filme aufzählen, die für bester Film nominiert sind dieses Jahr. Für dieses Jahr, das hört sich doch ganz gut an. Ich weiß sie, glaube ich, auswendig. Du weißt sie auswendig, okay. Ich weiß sie auch auswendig. Sonst hätte ich jetzt eine Liste nochmal googeln müssen. American Hustle. Gesehen. 12 Years a Slave. Gesehen. Nicht gesehen. Philomena. Nicht gesehen. Gesehen. Ich habe alle gesehen. Ja, das steht auch außer Frage. Nebraska. Nicht gesehen. Her. Gesehen. Captain Phillips. Gesehen. Ja, hab ich auch. The Wolf of Wall Street. Hab ich auch gesehen. Gravity. Gravity, klar. Dallas Buyers Club. Und Dallas Buyers Club. Ja. Dann sind wir bei 9. Da sind wir bei allen 9 hier gerade dabei. Steht da noch jemand vor der Tür? Ich bin schon, wir sitzen hier schon. Wir sind hier live im Plauschangriff. Oscast. Ja, du wirst quasi jetzt mitgehört. Ja. Lisa, sag mal was für die Zuschauer. Sag doch mal was für die Zuschauer. Das hast du. Toll. Ja, wir machen die Tür nicht auf. Ja, jetzt. Ah, okay. Die Lisa. Sie muss passen, oder? Ja, es kommt drauf an. Entweder lassen wir sie jetzt draußen stehen. Ach, sie steht unten. Nee, da komm. Der hat irgendwie. Daniel? Ja. American Hustle. Fang an. Gehst du, sonst wäre ich auf gegangen. Fang an. Erzähl. Der höfliche Gregor. Fang an. Womit soll ich anfangen? Was soll ich jetzt machen? Wo sind wir denn jetzt? Bei American Er sagt Hustle. American Hustle, fang an. Du hast. Womit soll ich jetzt anfangen? Also soll ich jetzt erzählen, worum es um den Film geht? Aber warum wird jetzt die ganzen Filme? Ich habe den noch nicht gesehen, Mann. Nee, jetzt. Ja, aber du weißt doch ungefähr, worum es geht, oder? Um Fleetwood Mac und Slow-Mos. Genau. Ja. Ja, und es geht halt um ein Trickbetrügerpärchen. Die halt unglücklicherweise von einem FBI-Agenten aufs Korn genommen werden, der sie dann dazu zwingt, mehrere Trickbetrügereien abzuziehen, um halt korrupte Politiker zu entlarven. Das ist so quasi die Geschichte. Und es ist großartig ausgestattet, es ist großartig gespielt, es ist ein toller Soundtrack, es sind tolle montierte Szenen dabei. Moin. Hallo. Moin. Hallo. Und Vorsicht, das Kabel. Wie bist du denn, wie kommst du auf die Idee, dass es hier Fleischmuffins gibt? Ja. Hast du schon den Livestream mitverfolgt, oder was? Übrigens, meine Frau hat gesagt, beziehungsweise die konnte über unseren Smart TV konnte sie den Livestream noch nicht finden. Der ist nicht. Echt? Ja. Also eigentlich habe ich das. Scheint ja nicht so smart zu sein, der TV, wa? Ja, oder halt. Also eigentlich müsste hast du das eigentlich getwittert, Gregor? Ich hab's eigentlich getwittert, ja. Auf YouTube, ne? Genau. Also für alle Leute, die das jetzt gerade sehen können, ihr findet das... Wir werden es jetzt nochmal hier. Ah, das ist ja, fängt ja richtig gut chaotisch an. Ja. Na, du hättest mal vorhin sehen müssen, bis wir das einigermaßen an den Mann gebracht haben. Übrigens, 1212 Zuschauer bis jetzt. Das ist doch schon mal was. Und es hat noch nicht mal richtig angefangen. Ja, Ja, also ich habe jetzt den Inhalt von Malcolm Russell weitergegeben. Den Stuhl. Dann, oder den Sessel. Also, Entschuldige, du hast den Inhalt weitergegeben von... American Hustle, wenn man das jetzt hoffentlich verstanden hat. Natürlich hat man es verstanden. Aber ich muss leider sagen, so toll ich diesen Film auch finde, ich räume ihm nicht so viele Chancen ein, weil dafür sind leider zu viele Kandidaten, die aufgrund politischer Entscheidungen irgendwie gewinnen. Zu viele Locken auf Bradley Coopers Kopf, würde ich sagen. Das ist so, das fand ich am irritierendsten fast. Ich habe jetzt nur ein bisschen reingeschaut bisher in American Hustle, aber der Look von den Leuten, die ja bewusst diese 70er-Jahre-Sachen machen mit der Plastikplauze, oder ich hoffe, das war Plastik bei Christian Bale. Nee, der hat sich doch so angefuttert. Das ist doch nicht echt, der oder? Der macht doch keinen Plastik mit der Typ. Nee, der hat sich genauso, wie er sich abgehungert hat, hat er sich doch voll gegessen. Das war eine echte Plauze bei Christian Bale. Würde ich darauf wetten. Hoffentlich wird das Mode diesen Sommer. Ich habe es jetzt leider nicht verfolgt. Ich wollte hier eigentlich das. Hast du irgendwas getweetet? Ich wollte es nur retweeten. Ich habe es eigentlich. Er ist überfordert. Ich habe gesagt, ich war meist relativ abgelenkt von den Frisuren, den Looks und vor allem der Plastik- oder anscheinend nicht Plastikplauze von Christian Bale. Jetzt haben wir es drüber geschritten, ob es Plastik war oder nicht. Ich war mal abgelenkt von Jennifer Lawrence. Nein, das war angefressen. Das Ding war, das Ding war, ich hatte ja Bale und O'Russell durfte ich ja interviewen. Das war sehr, sehr toll, weil O'Russell da total durchgeknallt war und Bale so richtig nett. Und ich habe halt im Vorfeld mitgekriegt und habe halt O'Russell auch gefragt. Also die wussten nicht, beziehungsweise O'Russell wusste am Anfang wohl nicht, dass Bale sich irgendwie so diese Plauze da anfuttern würde, beziehungsweise will. Und halt auch den Typ, naja, halt so aussehen lassen will, wie er halt aussah, ja. Weil der Typ muss halt wirklich auch, also dieser, wie heißt der? Winsberg oder sonst irgendwas, auf dem die Figur basiert, die Christian Bale spielt, die sah halt nicht wirklich aus wie so ein richtiger Gewinner, sondern halt einfach mal eher wollte, so wie so ein... Er wollte auf jeden Fall, also schön dieses, er musste sein Hustler-Image. Ja. Jemand, der Leute bescheißt, der sieht einfach nicht gut aus. So, dann muss ich anders durchs Leben schlagen. So, Gregor, wo hast du das jetzt? Ich müsste das eigentlich unter meinem Twitter-Handle vor knapp einer halben Stunde getwittert haben. So, wenn alles geklappt hat, läuft der Oscast ab jetzt unter zum YouTube. Ich lese da jetzt nicht jeden einzelnen Buchstaben vor. Soll ich dir das nochmal per SMS schicken oder so? Ja, nee, mach das nicht. Ich gehe einfach auf dein Profil. Ja. Und vielleicht followst du mir gar nicht und deshalb. Hast du mich denn erwähnt? Dann bringt das doch gar nichts. Nee, ich hab dich nicht erwähnt. Siehste? Und es passt ja nicht so viel Platz da rein, Leute, für alle. Wir haben den Fehler gefunden. Ja. Ach, aber da kann ich schon mal sehen, wer mir alles followt und wer nicht. Ich follow dir doch! Da müsste es in deiner Timeline auftauchen. Ja, ich guck ja gerade. Die Oscars laufen, wir glotzen alle auf unsere Handys gerade. Ja! Wer followt mir? Im 21. Jahrhundert. Also die an den Brückenzerstörungen sah aber bei The Dark Knight Rises besser aus. Obwohl ich nicht das war ja aber auch immer noch 8 Jahre später. Legend. Ach so, echt? Daran kann ich mich nicht Also die beste Brückenzerstörung muss ich ja mal sagen. Mission Impossible 3. Nein, die Brücke Kwai. Am River Kwai. Und nicht die Brücke Kwai. Nein? Auch nicht Private, nein, Mothman Prophecies mit Richard Gere. Kennt ihr den? Ja, ein bisschen älter, ja. Ja, da geht am Ende richtig schön so eine geile Brücke irgendwie zu Bruch, beziehungsweise die stürzt, glaube ich, nicht komplett ein, aber ja, das ist wirklich gut gemacht. Ey, das war auch so furchtbar. Jetzt erzählt er den halben Schreckfilm hinterher. Egal. So, warte, das retweete ich jetzt. Das retweetest du mal. Dann möchte ich dann habe ich erstmal alle Sorgen von der Seele. Ja. Geil, machst du das über den Browser? Ja, natürlich. Auf dem Telefon. Das ist die neue Technik. Das ist doch nicht individuell. Ja, nee, ich habe die Twitter-App nicht. Ich traue mich nicht so ganz an die Twitter-App. Oh, Falcon. Hä? Da musst du ja deine Daten freigeben sozusagen, genau, damit sie funktioniert. Und ich habe auch schon nicht die Facebook-App und ich will das die nicht. Die NSA hat da eh schon alles. Ja, gut. Aber dann muss ich denen ja auch nicht freiwillig noch irgendwas geben, oder? Wenn die eh schon alles haben. Ja, aber die haben es. Also hast du es gefunden und retweetet? Ich habe es retweetet. Sehr gut. So, und jetzt darf nichts mehr schief gehen. Super, du hast also mit Bale und O'Russell gequatscht. Ja, ne? Und es war wirklich, Mr. Bale ist ja jetzt allgemein hin bekannt als nicht so sehr leichter oder einfacher Gesprächspartner. Aber ich muss sagen, ey, der war an dem Tag, der war so gut drauf. Und obwohl ich ihm eine sehr, wie soll man sagen, ich habe ihm eine sehr... Pikante? Ein bisschen. Eine pikante, genau. Eine gewagte. Eine pikante Frage gestellt. Ich habe nämlich gemeint, wer denn so der stärkste Konkurrent für American Hustle ist, weil da zu dem Zeitpunkt gerade bekannt wurde, dass American Hustle die meisten Oscar-Nominierungen hat, nämlich 10 Stück neben Gravity. Das sind die beiden stärksten nominierten Filme. Und er meinte halt, er fing halt so an von wegen, ah ja, das ist halt alles so, ne, dieser typische, das typische Gelaber, ja, genau, mach ruhig Werbung. Irgendwann wird meine Frau sie vermarkten, dann werde ich reich. Beziehungsweise meine Frau wird reich und ich werde davon partizipieren. Aber. Also mach doch wirklich dann auch so bedruckt mit so einer animierten Frau Schröckert, so mit Küchen hier, Schürze und allem. Eine Freundin, eine Kommilitone von mir, die fängt jetzt auch an, ihre Backwaren zu verkaufen. Oh, ich glaube, das gerade so ein selbstgemachter Kram hat einen richtig guten Markt. Also für Absatz, glaube ich wirklich. Gerade hier so in der Hamburg-Gegend, wenn du da selber so... Du solltest wirklich auch Bell dafür bekommen. Donuts diese Plauze ist heimgewachsen. Ja, genau. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, ich habe ihn halt gefragt, was er denkt, so was der größte Konkurrent ist. Und er fängt dann natürlich an, so von wegen, ja, das macht man nicht. Und er hat ja überhaupt keinen Dingsgedanken. Aber er fing halt an von wegen, er hat die Filme noch nicht gesehen. Weil er kam gerade wohl direkt aus Spanien von den Dreharbeiten zu Exodus, dem neuen Bibelfilm von Ridley Scott, in dem er ja mitspielt. Und da müssen wohl gerade so die Dreharbeiten in Spanien müssen wohl beendet gewesen sein. Und da ist er dann schon, und das erstaunlich ist, ne? Ich meine, wann hat der American Hustle gedreht? Der hat erst diesen Out of the Furnace gedreht, da war er dünn. Dann hat er American Hustle gedreht, da hat er halt die Plauze. Und jetzt Exodus, für Exodus war er halt schon wieder dünn, ja? Also das ist schon erstaunlich, weil der war echt, der sah gut in Form aus so. Und er meinte, er hat die Filme halt noch nicht gesehen, aber wenn er zurückkommt, würde er sich die alle angucken, denn er hat auf jeden Fall Lust, die sich anzugucken, weil da jede Menge Leute mitspielen, mit denen er schon zusammengearbeitet hat. Aber selbst wenn er sie gesehen hat, würde er mir die Frage nicht beantworten, weil er meinte, ich wäre etwas frech, indem ich diese Frage gestellt habe. Aber er hat's wirklich sehr nett verpackt und hat danach auch nicht irgendwie blockiert oder so. Ja? Also er hat danach einfach ganz normal weitergemacht und er meinte halt, ey, es wäre halt fadenscheinig zu sagen, irgendwie, ey, ja, die anderen waren gut, aber komm, ey, ich war besser. Ja, und er gönnt jedem von Herzen, aber natürlich freut er sich halt auch, wenn er irgendwas gewinnt. Aber er meint halt, ihm ist es egal, er findet es halt cool, dass es Leute gibt, die glauben, er wäre es wert, einen Oscar zu bekommen. Und das ist, da meinte er, er fühlt sich wie ein Lucky Bastard. Das war sein Original. Ja, wir haben da vorhin ein bisschen drüber gequatscht, dass Oscars gegebenenfalls oft auch so ein bisschen Konzessionsentscheidungen sind. Ja, ne? Natürlich. Wenn jemand wie Bell für auch mit O Russell the Fighter hat er doch gewonnen, oder? Genau, ich mich da? Genau. Ne? Und hat er nicht noch einen gewonnen? Hat er nicht zwei gehabt oder war es nur der einzige? Ich glaube, Bell hat nur für The Fighter den Oscar gewonnen. Aber in so einem Jahr, wo wirklich sehr viele starke Performances dann da sind, kann ich mir durchaus vorstellen, dass etliche der Oscar-Voter dann sagen, Performance hier von Bale, alles schön und gut, aber der hat ja schon einen, ne? Ja. Glaube ich auch. Ich glaube, ja. Das wird auch bei Meryl Streep passieren. Die war nämlich auch sehr, sehr gut und hat aber auch schon 3. Und ich glaube, es wird auch bei DiCaprio passieren, weil er eben noch keinen hat. Ich glaube, der geht leer aus. Ja? Ich glaube, DiCaprio wird den Oscar erst bekommen, so wie Scorsese. Ne? Das ist dann... Ja. Ganz weit weg, wo er schon noch 20 Mal nominiert gewesen ist. Und dann kriegt er ihn für Alvin und die Chipmunks 3. Ja, also das Ding ist aber auch, und ich hatte ja jetzt mit Wolf und Kim hatte ich ja ein tolles Gespräch gehabt über die Oscars. Und die haben halt natürlich, also Kim hatte vor allem halt einen interessanten Punkt gesagt, den man ja eigentlich auch immer wieder so irgendwie fast ausblendet. DiCaprio ist halt auch schon echt lange dabei. Ne? Also für uns ist der jetzt vielleicht, weil wir kennen den ja schon als kleiner Bub, wie er da bei Discourse Live, bei Critters, bei Gilbert Grape. Unser lautes Heim. Ja, wie er da halt schon irgendwie aktiv war. Und ich meine, guck mal, der hat bei Gilbert Grape, das war eine seiner ersten Rollen, ja. Und da wurde er ja schon von den Kritikern komplett abgefeiert, ja. Und als super Nachwuchstalent gefeiert und keine Ahnung. Und natürlich hat er uns jetzt schon so lange irgendwie begleitet, wo wir halt sagen, ja klar, der braucht jetzt mal einen Oscar. Aber andere Leute wie Al Pacino zum Beispiel, glaube ich, haben sogar noch ein bisschen länger gebraucht, bis sie dann endlich mal eingekriegt haben. Und das auch für einen Film, wo ich sage, okay, das war zwar okay, eine gute Leistung, aber das war nicht der Film, für den er eigentlich einen Oscar verdient hätte. Ja, und das wollte ich gerade sagen, vielleicht braucht Leonardo DiCaprio auch gar keinen Oscar mehr. So, vielleicht ist Leonardo DiCaprio schon schon, dass Leonardo DiCaprio auf jeden Fall gerne einen Oscar im Schrank als bester Hauptdarsteller haben würde. Er hätte den bestimmt gerne, aber so, mal sagen wir mal ehrlich, also er bräuchte den nicht. Für die Filme, die er gemacht hat. Ich glaube mittlerweile, ja, vielleicht ist er mittlerweile über den Punkt darüber hinaus zu sagen, okay, das ist jetzt das, was mir noch fehlt. Aber trotzdem, ich glaube... Nein, ich rede ja auch nicht von ihm, was er meint, sondern aus unserer Sicht oder aus der allgemeinen Kritikersicht. Du sagst ja, er wird von den Kritikern abgefeiert. Ob er dann nun den Oscar da stehen hat oder nicht, was die Academy denkt, ist ja egal. Er bekommt seine positiven Rezensionen. Ja, so. Ja, es ist nur schade, weißt du, ich meine... Also Al Pacino ist ja nur ein Beispiel. Stanley Kubrick ist ja ein ganz anderes Beispiel. Der Typ war 13 Mal nominiert. 13 Mal. Und er hat ihn einmal gekriegt. Für was? für die Spezialeffekte von 2001. Alfred Hitchcock war gerade mal 5-mal nominiert und hat trotzdem nicht einmal dafür bekommen. Nur einmal und dann halt am Ende irgendwie den Oscar für sein Lebenswerk. Ja, genauso Peter O'Toole. Ja, ich meine, der Typ war Lawrence von Arabia. Also, und der kriegt halt keinen Oscar in all seinen Jahren als Schauspieler. Und dann irgendwann kriegt er einen für sein Lebenswerk und den will er dann nicht annehmen, weil er meinte, er ist noch längst im Business so. Also die Leute sollen ihm noch mal eine Chance geben, ja, dass er irgendwie... Die große Rolle kommt dann. Ja, die große Rolle kommt dann noch. Nee, aber ich meine, ich fände es schade, wenn es wirklich wieder so eine Gesetzmäßigkeit ist, die bei den Oscars greift. Ich meine, wir haben ja letztes Jahr gesehen... Es knarzt da unten. Oh, das könnte jetzt der Ede sein. Oder die Polizei. Oder Ian kommt wieder mit der Songmaske. Wir werden es gleich sehen. Ich klatsche, aber ich habe das Handy in der Hand. Hallo. Ja. Da ist Kamera. Da. Tiefe. Links. Ja. Da. Ein großer Zuschauer. Hallo. Ede, mach's dir gemütlich oder entspann dich erstmal. Es gibt leider Kabel. Ja, es gibt. Ich zieh mir jetzt an, ist mir egal. Ja, bevor die wechseln. Nee, bevor die wechseln. Ja. Die lassen mich auch schon kommen. Jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen abgeschweift, kreuz und quer durch die Oscar-Landschaft. Da können wir eigentlich auch gleich nachher, wenn wir American Hustle noch ein bisschen gequatscht haben, zu sowohl für Wall Street übergehen. Das wird immer länger. Alter. Sag noch einmal, was drin ist. Speck, Toast, Ei. Und ein bisschen Käse. Und ein bisschen Käse. Und das Ding ist so, meine Frau nimmt halt so eine Muffinform und ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen. Und sag ich mal, macht so eine Art Rahmen mit Toast, macht da halt so einen Speckstreifen rein und da rein halt Ei. Und dann in den Ofen. Sag mal. Und dann geht es auf. Und das ist... Oh. Auch ohne Toast gut. Auch ohne Toast, ja. Das kann man auch nur mit Speck und mit Ei machen. Aber nur aus Bacon. Aber mit Toast und Ei und Bacon. Oh. Tja, da kannst du... Ich kriege auch schon die ersten Tweets, wie verfressen wir denn sind und was wir uns einfallen, was uns einfallen würde, mit Essensvorrat für 3 Jahre hier zu sitzen. Du, ihr meint für 3 Stunden. Ist so lange nach? Ja, ey. Es gibt Donuts. Ja, hier. Warum sagt ihr nicht? Hab ich doch. Ja, Mini-Donuts. Die wurden doch groß vorgestellt. Das sind Hashkekse. Und vor allem, was machen Hello Kitty? Das sind Hashtag-Kekse, wenn schon bitte. Hashtag-Kekse. So, dann drücken wir noch mal ein bisschen. Ich will nur sagen, ich habe Dark Souls 2 zu Hause. Wir haben dich jetzt von Dark Souls 2 weggeholt. Und Frau und Kind sind weg, das Wochenende. Und ich rechne mir das sehr hoch an, dass ich hier bin. Du hättest einen Oscar verdient. Aber du hast Dark Souls auch schon seit Freitag und hast auch schon seit Freitag gespielt, oder? Ja. Und? Wo ist da jetzt das Argument? Jetzt, also kannst du ja auch mal die 2-3 Stunden Pause machen. Ich hab vorhin die Eintracht geguckt, da habe ich nicht gezockt. Boah, ja. Ja, geil. Du brauchst nochmal einen Downer zwischendurch, ne? Achso, ja. 1-1 Nord-Derby-Siege möchte ich nochmal kurz erwähnen. Werder Bremen. Ja. Ne? Ich muss dich jetzt leider digital entfernen aus dem Ganzen hier. Das Mikrofon ist alles aus. Dennis hat sich ja schon mit 2 Aussagen disqualifiziert. Genau das, ja. Mit welchen denn? Ja, genau das ist es. Davor, als ich hier reinkam. Und jetzt, ach was? Die haben dich doch gefeiert. Naja. Der Imitator. Aber ey, dieses Nordderby kratzt mich original gar nicht. Weil, ob es jetzt Bremen gewesen wäre oder irgendjemand anders, gegen den sie verlieren... Es wäre so oder so, ist es schlimm gerade und. Wir sind nächste Woche im Stadion, ne? Ja, ich weiß, wir sind nächste Woche im Stadion. Das wird schlimm. Ja, was weiß man nicht. Also ja, aber für wen weiß man ja, nicht. Ja, ja. Das. Oh, ich will noch gar nicht dran denken. Ich glaube, im letzten Spiel gegen die Eintracht haben wir alle verloren, ne? Irgendwie. damals die großen UEFA-Cup-Zeiten gegen Samsung Sport. Also von meiner Frau. Und hörst du auf, da rumzupicken? Wo genau kann man den Stream gucken? Bei euch auf dem YouTube-Channel oder was? Ja, ich habe gerade... Genau, ich habe es gerade getweetet, aber ich kann ich gerne... Meinen, dass du Familienvater bist. Kannst ja sonst, falls du Schröckert über Twitter reinbekommst, dann müsste auch biete die Adresse noch mal ein Fleisch machen, weitergegeben dann. Haben. Da ja, kann man genau. sich den Stream dann angucken. Siehst du hier rein? Da gucke ich mal auf diesen Twitter nach. Wo mittlerweile über 1300 Leute gerade schon mal da sind. Oh, zieh es ja einfach rein. Wenn du nicht möchtest. Mal, was bist denn so zickig da? Ja, ja, ja, genau, hab ich. Ganze Nacht Telefonhörer auf und ab. Nee, auf, du aufgeregt bist. Ja, bin ich auch. Hast du aufgelegt? Ach so, das hast du auch. Ja. Er möchte. Ey. Zieh dir es doch einfach mal rein. Ich hab doch jetzt überhaupt keinen Hunger. Ja, okay. Dann Entschuldigung, Mama. Wird gegessen, was auf dem Tisch steht. Ja, wird auch. Oh, das wird richtig lustig. American Hustle. Was guckt ihr denn da eigentlich? Es läuft I'm Legend. Also richtig schön Oscar-Ware, bevor die eigentlichen Oscars anfangen. Moment, das ist ja nur am Anfang. Nee, leider nicht. Da hat er den Hund gerade schon gemorchelt. Die Tussi und der kleine Junge sind auch schon da. Die sind echt gut, ey. Guck mal, wie gut der schauspielt, nur wie er humpelt. Geile Shirt, hat er. American Hustle, gut? Oder nicht so gut? American Hustle? Ja. Toll. Toller Film. Großartiger Film. Ja, macht es denn die Art des Films, die Ensembleleistung aus? Oder ist es einfach, dass der von der Thematik nicht so oft da gewesen ist in den letzten Jahren? Naja, nee. Also von der Thematik ist der schon zigfach da gewesen, der Film. Also es ist halt einfach ein... Wie soll man sagen? Sag mal, Heist-Movie oder? Trickbetrüger-Märchen. Trickbetrüger-Märchen. Oder nicht? Ja. Was war das letzte große Matchstick-Man oder? Ja, halt, ich meine, es ist nicht das gleiche wie Ocean's 11. Es ist eher sowas wie Tricks, heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Ja, das meine ich, Matchstick-Man. Ja, mit Nicolas Cage. Sowas in der Richtung ist das. Ja, beziehungsweise ist es natürlich auch noch in gewisser Weise ein Zeitgeist-Porträt. Also das spielt ja halt dann nochmal in den 70ern irgendwie und fängt da viel von dem Spirit. Nicht den Stream gucken, das Internet ist sowieso schon am Anschlag. Internet explodiert. Aber guck in die Comments rein, wenn dann. Ja. Und ja, spiegelt halt wirklich viel von dem Look, von der Denkweise. Von ich bin das nicht! Nein. Ja, und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich fand ihn großartig ausgestattet, ich fand ihn großartig inszeniert, ich fand ihn vor allem aber halt auch richtig, richtig gut geschauspielert. Also das ist das, finde ich, die größte Stärke von diesem Film, dass da halt wirklich alle Darsteller eine Spitzenleistung abrufen und ja, wie im Falle von Christian Bale, komplett hinter der Persönlichkeit Christian Bale verschwinden. Also dieser Charakter, den er spielt, irgendwann ist es nicht mehr Christian Bale, der eine Plauze und eine richtig miese Haarfrisur hat, sondern es ist halt dieser Irving Rosenfeld, wie er heißt, ja. Und das ist einfach großartig, was Bale da macht. Mhm. Aber auch Cooper und Frau Lawrence und Frau Adams, die sind alle echt toll. Frau Adams, wie die das im Original macht mit ihren zwei Dialekten oder beziehungsweise mit ihren zwei Sprachweisen. Und auch Frau Lawrence in den wenigen Szenen, also ich finde, sie hat sie nicht so viele Szenen, aber in denen, die sie hat, ist sie wirklich stark. Ob sie jetzt einen zweiten Oscar verdient hat, so kurz hintereinander, dafür nicht, aber sie ist wirklich, für ihr Alter ist sie wirklich eine momentan der besten Schauspielerin, finde ich. Ja, ich habe auch irgendwie, glaube ich, ja, ich habe jetzt die Tage irgendwie die These aufgestellt, dass es halt die neue Meryl Streep werden könnte. Weil die hat so ein bisschen was von allem, weißt du? Ja. Ist das ein Kompliment? Ja, also schauspielerisch schon, aber ich meine, die ist ungefähr 40 Jahre jünger. Ja, aber auch Meryl Streep war mal 40 Jahre jünger. You don't say. Ja. Da hatten wir bei unserem emotionalen Film, meine ich gar nicht drüber geredet, aber Silver Linings Playbook ist auch definitiv einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre. Was sie da abliefert, schauspielerisch, finde ich absolut genial. Wenn Jennifer Lawrence dann heutzutage einen Film wie Der Tod steht ja gut drehen würde, wer wäre dann die zweite Rolle dann dort neben ihr? Oh. Meryl Streep und Goldie Hawn waren es ja, ne? Im also du suchst quasi die moderne Goldie Hawn? Ja, eigentlich schon. Wer würde dann dazu passen? Also nicht Kate Hudson. Nee. Auch wenn es natürlich naheliegend sein was würde als Tochter. Was denn mit der Elizabeth Olsen vielleicht? Ah, nee. Emma Stone? Nee. Emma Stone, das könnte ich mir vorstellen, ja. Emma Stone ist gar nicht das schön. Könnte die neue Goldie Hawn sein. Obwohl die halt auch nicht jetzt wirklich immer nur diese albernen Filme gemacht hat, wie größtenteils. Aber sie kann gut albern sein zumindest, ja, ne? Ja, ja. Hm. Vielleicht auch noch, obwohl, nee. Ich hätte jetzt gesagt so Amber Heard, weil die in letzter Zeit ja auch mehr eher in die B-Film- und Trash-Geschichten so abdriftet. Ja, das zum einen. Drive Angry, der war auch klar. Wo habe ich die letztens drin gesehen? Ah, hier in den neuen Kevin Costner McGee-Film. Ach so, Three Days to Kill. Ja. Ah, da darf ich auch nichts zu sagen. Ja, irgendwie habe ich Bock drauf gehabt, denn nichts gut. Ich darf nichts zu sagen. Okay, darfst nichts zu sagen. Wie viele Filme hast du jetzt gerade wieder? Hast du Nonstop schon gesehen? Ja, den habe ich schon gesehen. Darfst du da was zu sagen? Ich weiß nicht, ob das Embargo schon weg ist. Also, das kann ich nicht sagen. Ja, lass uns da zur Sicherheit. Also, ich glaube, ich will Diskrepanzen bringen hier. Ja. Genau. Wenn man einen Actionfilm mit Liam Neeson gesehen hat, dann. Aber es ist nicht offiziell irgendwie der dritte Taken, oder? Also nee. Das hat mit Taken ja gar nichts zu tun. Deswegen frage ich ja. Nö. Könntet ihr Schaumstoff, Waschlappen oder ähnliches unter das Mikro legen wegen der Erschütterung im Stream? Die Erschütterung? Kannst du dich mal drunter legen unter das Mikro? Beste Idee. Oh, wie unerwartet. Hey, aber ich habe hier. Moment, da haben wir doch noch was. Mit der Chipstüte eben zu rascheln war bestimmt noch effektiver. Ja, ich hatte hier eine Mütze, hatte ich hier noch. Ich halte es mal, damit man einigermaßen verstehen kann. Kannst du das einfach auf den Tisch stellen? Ist auf die. Was ist das? Mein Rest vom Mittag. Ich habe auch noch Nudeln gekauft im Garten. Ich hatte Angst, dass ich einfach. Ich teile gerne, wenn du möchtest, so. Was das ist. Ein bisschen. Das ist Reis mit Cabanossi, Paprika und Champignons. Und Tomaten und Knoblauch. Wie kam denn, also ich meine, wie konnte es denn irgendwie zustande kommen, dass ich dich jetzt auch noch für einen Vegetarier halte? Also diese ganze Straight-Edge-Geschichte. Wegen Ben. War das einfach nur eine erfundene Story oder was? Dass ich Straight-Edge bin? Ja. Nee, das erzählen die Leute, weil ich halt keinen Alkohol trinke und keine Zigaretten. Aber Straight-Edge hat ja nichts mit Fleischessen zu tun. Richtig. Das kann okay, man. Aber ich wie gesagt, man war mal irgendwann, ich habe jetzt nicht alles wirklich Sophia, das läuft ja auch ab und zu mal gesagt, so, du isst doch gar kein Fleisch. Doch, natürlich. Weil ich irgendwann mal gehört habe, er wäre straight edge und dann halt in dem Zusammenhang auch wirklich komplett so mit allem irgendwie. Vielleicht denkt man da ja auch in der Kombination. Alles, ja, was Leute dann alles aufgeben so will, rein. Ist wenn alles so ein homosexuell ist, ist man dann auch straight edge? Krumm edge, wissen Sie. Hast du das jetzt in den Kommentaren gelesen oder kam der von dir? Der kam von mir. Aber ich schreibe ja auch gleich nochmal in die Kommentare, das ist eine gute Idee. Also auf jeden Fall, jetzt wollte ich 12 Years a Slave sagen, American Hustle, der am meisten nominierte Film, du hast es schon gesagt, Daniel, ein weiterer Film ist ebenfalls für 10 Oscars nominiert, in, denke ich mal, leicht anderen Kategorien als jetzt dann American Hustle, aber Gravity. Ja. Ist dann mit dazu gekommen. Ich hatte ihn vor einiger Zeit dann gesehen, leider nicht im Kino in vollen 3D, sondern nachher, im Nachhinein dann auf dem kleinen Bildschirm und ich sehe schon, dass ich da ein bisschen was verloren habe. Ich glaube, das ist einer, den man in 3D sehen müsste. Das beste Spiel von David Cage ohne Quicktime-Events. Was für mich vom Ablauf der Filme her. Der hat mich sehr so an, also den hätte ich auch gerne gespielt tatsächlich, Gravity. Mal ein Quicktime-Event dort, mal kurz mal dorthin lenken. Es hatte sehr was Videospieliges. Ich finde, das hat eher so aus von der Momentaufnahme der Film. Weil die Story ist ja eher nicht so toll ausgearbeitet, aber du bist halt drin. Auch durch das 3D. Du bist immer in dem Moment, in dem was passiert. Aber was hätte denn storytechnisch noch passieren sollen? Also ich meine, nein, es soll ja nicht mehr Regenbogen finden sollen. Nein, so ist das Land führt, das ist ja, wo das eine ist einsame ja, Königin über entführte Einhörner regiert. Nein, aber die Story ist ja so, wie sie ist. Aber das noch halt, ist sehen ja aber trotzdem deshalb gegeben, dass eben nicht allzu viel Atemberaubendes da passiert. Da passiert nichts Atemberaubendes? Also, da passiert nur Atemberaubendes. Weil keine Luft und so. Ja. Dennis. Es ist spät, Leute. Was ist da los? Naja, der Film war ja gestützt auf eine Performance und die Performance von Sandra Bullock primär. Ich meine, wie ist der Film mit, wie ist der Ryan Reynolds, glaube ich, der vergraben war? Buried Alive? Buried oder sowas. Man kann es natürlich nicht exakt als Äquivalent da sehen, aber das war ja ebenfalls so ein Film, wo jemand auf sich allein gestellt ist über die Dauer des Filmes hinweg. Und ich weiß nicht, ob man im Vorhinein trotz des Oscars, den Sandra Bullock für Blindside gewonnen hat und so weiter, gedacht hätte, dass nur Sandra Bullock mit trotz klar sehr vielen haarsträubenden Situationen oder sehr spannenden, aufregenden Situationen aber einen Film für sich tragen kann. Und ich muss sagen, ich war sehr angetan. Also ich fand, sie hat es echt gut gemacht und ich hätte auch kein Problem damit, wenn sie jetzt nochmal einen Oscar abstauben würde. Sandra Bullock. Ja. Aber ganz ehrlich, also ich meine, ich fand den Film super und von mir aus kann der auch den Oscar für den besten Film kriegen, aber Sandra Bullock, ich fand die jetzt nicht überragend in dem Film. Ich meine, ich glaube, dass es super anstrengend und schwierig ist, so irgendwie das glaubwürdig rüberzubringen, weil ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben, irgendwie in irgendwelchen Fäden hängen oder im Greenscreen oder was auch immer. Und aber so ansonsten fand ich, war das jetzt wenig, wo ich noch in 10 Jahren dran denken werde, boah, Sandra Bullock in Gravity, das war krass. Also ich werde sagen, Gravity war krass, ja. Aber Sandra Bullock in Gravity. Aber ich finde schon, dass Sandra Bullock einen Teil dazu beiträgt, dass dieser Film krass ist. Also es ist jetzt, sie ist jetzt nicht irgendwie verzichtbar oder Wer ist noch nominiert? Wen könnte man denn stattdessen nehmen? Cate Blanchett. Ja. Die so, Blue auch Jasmine, gehen. Ja. War die so, fand, ja. Also die wird es wahrscheinlich auch Amy machen. Amy Adams noch. Amy Adams. Meryl Streep. Dann Judi Dench ja, auch. Gesehen. Ist Judi Dench auch? Ja. Für Philomena? Ja. Okay. Der würde ich das gönnen. Und ja, das war's auch. Schon. Das waren ja schon 5. Aber Judi Dench? Dann nehme ich Amy Adams. Aber ey, habt ihr diesen ganzen. Die diesen ganzen. Ja. Habt ihr diesen ganzen Müll Good mitbekommen, warum zum Beispiel eine Julia Roberts jetzt Gefahr läuft, nicht irgendwie den Oscar zu gewinnen oder halt auch eine Cate Blanchett? Wegen diesen Side-Stories. Wegen diesen Side-Stories. Julia Roberts Halbschwester, die sich irgendwie umgebracht hat und böses Blut hinterlassen hat. Und Woody Allen wegen der Child-Molesting. Was deswegen? Nummer. Ach krass. Naja, man darf nicht vergessen, Oscars ist auch immer sehr viel Politik, auch sehr viel Campaigning, wie es so schön heißt. Also die müssen ja echt immer auch die Werbetrommel rühren. Und das kann schon sein. Das wird ja irgendwie mehr oder weniger demokratisch gewotet von den ganzen Leuten, die Teil der Academy sind. Also alle Kameramänner, Produzenten, Schauspieler, Masken, was weiß ich, wer da alles in der Academy ist. Und wenn da sich dann irgendwie ein Zirkel gegen einen verschwört oder sagt, die finden wir jetzt scheiße aus dem und dem Grund, kann das schon. Das war das nicht letztes Jahr mit Zero Dark Thirty, wo gerade vor den Oscars halt eben diese ganze, wie nennt sich das hier, Folterungsgeschichte im Film aufkam, wo die den Film so versucht haben, übelst runterzumachen. Deswegen. Aber hat er nicht trotzdem gewonnen? Ja. Also aber nicht besser, dass das Bild ist irgendwie zu breit, ne? Ja. Oder im ist Fernseher, klar, Glas ist doch nicht so fett. Achso, ja. Mittlerweile schon. Ja, das Bild ist ein bisschen zu breit, aber ich stelle das jetzt ein, wenn die Oscars dann da sind, je nachdem, was für ein Signal sie ausgeben. Smart Motherfucker. Ey, aber Jared Leto. Na, das war doch reingeschnitten, oder? Das war doch nicht Jared Leto war bei Halligalli. Ja, aber das war jetzt nicht Lars Häufer Umlauf auf dem Konzert von Jared Leto. Achso, ja, er was hat auch mit Robin Williams gesungen. Also. Doch, der hat die doch eingeladen. Und Klaas hat dann Drums auf dem Konzert gespielt. Also das sah jetzt für mich eher aus wie gestellt. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Jared Leto das gesamte Halligalli-Publikum eingeladen hat zum Konzert. Ich habe jetzt ja auch die neue Folge noch nicht geguckt. Da ist er ja, Steven. Ist schon soweit. Gregor, du musst unbedingt mal ein Hashtag jetzt raus. Und so, Hashtag Oscars. Viel besser, Oscars. Ja, bitte. Kreativ. Ist kreativ, ach, aber man kann es sich merken. Ach du je. Herr Bardet hat gerade mal eben seine Tipps rumgeschrieben. Wo ist eigentlich Herr Bardet? Ja. Beste Regie, Wolf of Wall Street. Muss ackern, oder ist zumindest morgen ein Job, dass er heute leider nicht so kann. Oh nö, hier. Nee. Mutig. Herr Bardet, tja, das sind... Thesen. Gewagte Entscheidungen. Aber gut, Gravity, spannender Film. Was ich an dem persönlich sehr angenehm fand, ist, dass der knackig kurz ist, tatsächlich. Der ist ungefähr 90 Minuten und so weiter lang. Und ich finde auch für, ich weiß nicht, ob ich länger diese Art von Film dann sozusagen durchgehalten hätte, weil er schon sehr adrenalinfördernd ist und immer. Es war auch zum Ende hin, fand ich, es wurde sehr, sehr absurd, wo sie dann noch, was da halt noch alles passiert, ne, am Ende. Die bei Gravity? Ja, genau. Ich wollte, dass dieses Wal kommt und noch verschluckt, fertig, Film aus. Oder irgend so ein Volk, sie liegt da und dann siehst du so einen Fuß, der so auf den Boden kommt. Und ja, irgend... Das Space Baby halt sollte wieder auftauchen, irre. Im besten Fall von 2001. Ich verstehe das gar nicht, ey. Also ich meine... Mann, ey. Das ist ein bisschen wie bei Spaceballs. Ja. So, ich lass mich laufen, dann synchronisiere ich mich selbst. Das ist jetzt? Nein, das ist. Verdammt, wir haben nur die Stunt-Doubles. Warum, also ich weiß nicht, Gravity ist so ein schöner, runder Film. Ich verstehe halt nicht immer so für mich kommen teilweise oder Teile der Kritik immer so richtig verbissen vor, als wollte man jetzt unbedingt dieses Ding so niedermachen. Also wie damals bei Inception. Zum Beispiel. Da gibt es auch so viele Hater. Obwohl ich sage, bei Inception gehöre ich mit auf die andere Seite. Welche denn jetzt? Ja, also nee, bei Inception wollte ich auch, da wollte ich auch mehr irgendwie Schlechtes finden, als da eigentlich am Endeffekt vielleicht vorhanden war. Aber das fällt mir jetzt bei Gravity eigentlich nochmal einen Tick mehr auf. Also es ist nur meine Einschätzung, ja, und ich möchte jetzt nicht irgendwie allgemein sprechen. Man muss auch schon unterscheiden, ob man was Schlechtes finden will oder ob man tatsächlich was Schlechtes findet. Ja. Das ist ja dieses Nitpicking, wie man das eigentlich. Aber Nitpicking ist es bei Gravity eigentlich, weil was willst du bei Gravity denn großartig nitpicken? Da kommt eigentlich meistens immer nur so, naja, wie du jetzt schon gesagt hast, die Story gibt nicht viel her. Ja. All is Lost gibt die Story halt auch nicht viel her, aber es muss halt aber auch solche. Ich meine, Warten auf Godot zum Beispiel ist ein Buch, was auch nicht wirklich viel hergibt. Da geht es um zwei Typen auf einer Bank, die sich die ganze Zeit unterhalten. Story Ende. Aber für mich ist diese Begründung ja, das ist ja nicht meine persönliche Begründung, sondern das ist das ja, was auch an mich herangetragen wird. Mir ist das egal, ob der eine Story hat, weil ich habe ja gesagt, der Film war für mich... Das wird nicht herangetragen von deinen Anwälten, oder? Nein, von Bekannten. Die sagen, Dennis, die Story in dem Film war absoluter Müll, der Film war Müll. Und ich sitze und dann sage, stimmt nicht. Gut. So. Das ist natürlich das beste Argument, was du bringen kannst. Ja, oder nicht? Falsch. Wie gesagt, für mich, ich habe den im Kino abgefeiert. Ich war seit dem ersten Augenblick, wo diese Radioübertragung kam, so war das ganze Kino leise und ich war im Weltall und habe mich die Zeit über absolut gefangen gefühlt von dem Film. Ruhig aufmachen. Okay. Das stimmt. Und bei mir war das auch so. Nur, wie ich eben schon sagte, am Ende war halt dieser Moment für mich, wo ich dachte, ey, das ist jetzt too much. Und das ganze Kino hat auch gelacht an diesem Moment. An dieser einen Stelle, wo ich mir auch im Kopf gedacht habe, Alter, das ist jetzt aber... Also ohne okay, alle, die den Film noch nicht gesehen haben, hören jetzt mal bitte kurz für 2 Minuten weg. Welcher Film? Welche Stelle? Okay, Leute, seid ihr bereit? Habt ihr die... Spoiler Alert! Man kann es nicht oft genug sagen. Okay. Die Stelle, wo die Kapsel ins Wasser fällt und sie dann noch in der Alge hängen bleibt, Alter. Da haben alle war der Film doch schon längst vorbei. Also bei mir haben alle gelacht, wo er sagt, ach, hier habe ich den Wodka versteckt. Das fand ich komisch. Aber das war auch eine bewusst lustige Szene. Das war ja auch eine Illusion. Komisch, ich hätte tatsächlich gedacht, dass du das... Das habe ich gedacht, wo sie gesagt haben, haben alle im Kino gelacht. Da haben auch alle gelacht, aber an der Stelle, wo ich gerade erzählt habe, mit der Alge und dem Frosch, okay, aber da habe ich gar nicht mehr so richtig aufgepasst, tatsächlich, muss ich sagen, weil da war ja eigentlich der emotionale Höhepunkt längst erreicht. Du wusstest ja, dass sie jetzt nicht da absauft am Ende dann. Ja, also, ja. Was ich unrealistisch fand an dem Film ist, wie schnell sie wieder auf dem Bein stand. Ja, das stimmt. Viel zu schnell, das stimmt auch, aber ehrlich, ich verstehe halt absolut, was Cuarón damit aussagen wollte, so, beziehungsweise was er damit bezwecken wollte mit dieser Szene. Und ehrlich, da drücke ich ein Auge zu, oder das ist mir dann egal. So. Also da finde ich es wesentlich schlimmer, wenn, weiß ich nicht, bei einem Transformers irgendwie, wenn da... Jetzt kommt's. Wenn es nicht ganz so realistisch ist, ne? Aber Auto in einen Roboter verwandelt. Weißt du, also ich meine, der Anspruch von Gravity in Sachen Realismus ist ja nun mal für mich ein ganz anderer als ein Transformers-Film. Und in diesem Universum, ich rede mich wahrscheinlich jetzt im Kopf und Kragen, aber in diesem Universum von Gravity fand ich das noch verschmerzbar bzw. nachvollziehbar, dass Sandra Bullock da aufsteht. Ich habe auch 10.000 Bilder gesehen, wo Astronauten irgendwie erstmal durch die Gegend tragen werden, weil sie aufgrund der Schwerelosigkeit erstmal gar nicht in der Lage sind, wieder normal auf festem Boden irgendwie laufen zu können. Vollkommen richtig. Aber ich sehe halt, was Cuarón da irgendwie sagen will oder beziehungsweise worum es dann in diesem Moment geht. Da finde ich es schlimmer, wenn, keine Ahnung, 10.000 Decepticons von einem Schuss sterben, aber Optimus Prime muss original in alle Einzelteile zerlegt werden, bevor er irgendwie als tot erklärt wird. Vielleicht standen. Das weiß ich, ist ein dummes Beispiel, aber... Er ist ein Prime. Fällt da jetzt nicht so was... Aber, weißt du... Theoretisch hätte sie gar nicht so schnell auftauchen können, weil die Beine noch so schwach sind. Ja. Aber Cuarón hat doch auch gesagt, der Film ist sehr realitätsnah bezogen, aber er musste halt aufgrund bestimmter eben Symboliken und so musste er halt einfach Ausnahmen machen. In der Darstellung. Also ich hätte es ihm auch übel genommen, wenn er auf 100% in Anführungsstrichen Realismus dann gezählt hätte und dafür sein Storytelling dann vernachlässigt und was er damit machen will. Wenn die Trümmer das erste Mal kommen, wäre der Film schon vorbei gewesen. Niemand ist wie eine Katze. Ja. Bitte. Ich muss das alles noch probieren. Sehe ich das richtig? Euer Kritikpunkt an Gravity ist, dass Sandra Bullock zu schnell, als sie an Land war, wieder laufen konnte. Es gab mal einen Text von einem NASA-Typen, der hat den Film halt analysiert, ob das überhaupt logisch ist. Und es gibt ganz, ganz viele Logiklöcher in dem Film. Aber es ist doch überhaupt Das weiß nicht halt auch keiner, weil wir alle noch nie im Weltraum waren. Genau, das weißt du doch gar nicht. Aus. Also, als ich das Vielleicht war ich letzte Woche. Ja, gestern. Aber wir gehen doch nicht ins Kino, um eine Dokumentation zu kriegen. Also, ihr habt doch jetzt nicht ernsthaft erwartet, eine Dokumentation über das Reisen im All mit Sandra Bullock und George Clooney. Sie versuchen, so realistisch wie möglich nachzuspielen. Ha, Moment, da ist ein Fehler. Ein echter Astronaut hat gesagt, so läuft's aber gar nicht in echt. Also, das kann das einfach nicht... Ich bei so einem Film. Was, echt? Ironie. Hashtag Ironie. Also, ja, weiß ich ja nicht. Ja, aber das ist halt der Punkt, der oft an einem Film gemacht wird. Aber gut, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch stundenlang über Gravity weiterquatschen. Wahrscheinlich reden wir jetzt schon länger über Gravity, als der Film dann gewesen ist. Fast doppelt so lang wie Gravity. Ein anderer Film, wir haben über die Leistung von Leonardo DiCaprio schon gequatscht. The Wolf of Wall Street. Alter, nominiert, ja, 3 Stunden, so ziemlich, ne? Aber wie geil der war für 3 Stunden. Der war richtig geil, ja. Das ist natürlich, ich hab den noch nicht gesehen. Es geht um Menschen, die Drogen nehmen und Leute bescheißen. Also, so viel kann ich spoilern. Ja. Das ist es. Okay. Und worum geht es bei Wolf of Wall Street? Wie hieß es, wie war dieses Poster? War das Scarface oder Goodfellas for Douchebags? Nochmal was? Bei Wolf of Wall Street, da gibt es doch dieses Honest Film Posters auch, also diese wenn Filmposter die Wahrheit sagen würden. Und dann gab es bei Wolf of Wall Street stand da, glaube ich, Scarface for Douchebags oder Goodfellas for Douchebags? Nee, Scarface. Scarface, ne? Ja. Ja. Aber ja, ich fand den großartig. Und dafür, dass ein Mann, der fast 71 ist und eigentlich schon über den Ruhestand vielleicht nachdenken könnte, nochmal so ein schönes, frisches Ding raushaut. Das haben wir, Daniel, ja bei dem Stiefzwillings-Podcast ja ein bisschen ausgeweitet, das Thema, dass so Martin Scorsese der so ziemlich einzige der alten Garde ist, der noch auf dem gleichen Qualitätsniveau oder wirklich dann oben Filme abliefert. Ja. So jemand wie ein Coppola findest du da nicht mehr, ein De Palma findest du da nicht mehr. Ne? Nee. Wenn ich jetzt, das war zuletzt der De Palma-Film, der aussieht wie eine Parodie eines De Palma-Films. Passion, glaube ich. Der war's. Oh, war der schlecht. Der war so schlecht. Aber dafür, dass jemand wie Scorsese noch die Energie hat und wirklich dann seine Art von Storytelling dort zeigen muss. Es gab ja auch Kritik im Nachhinein. Das ist eine Glorifizierung dieses dekadenten Lebensstils. Man will eigentlich dann oder hat fast Bock, diese Charaktere dort zu sein. Ja, ich habe so einen schönen Spruch gehört, ich glaube im ZDF oder irgendwo im Dreisat war das so eine Filmsprechung. Da hieß es, oder da haben sie gesagt, Scorsese will die Party lieber feiern, als sie zu verderben. Und das finde ich eigentlich vollkommen richtig so, ja, weil das macht enjoy the ride. Ja, das macht halt Spaß irgendwie. Es ist vor allem, man will ja auch, das war ja bei Goodfellas in der Form ähnlich, man zeigt, was attraktiv ist an dieser Art von Lebensstil. Es wird natürlich dann auch die Folgen damit verdeutlicht, aber du darfst dann nicht gleich alles von Anfang an verdammen oder sofort immer die negative Keule drauf, und sonst wirst du nicht, was die Leute da rangezogen hat. Jeder kann sozusagen, das wenn er in die Situation kommt. Sex, Drugs, das gehört und Aktienpakete. Super gut. Also da irgendwie dann zu sagen, so der Film ist drogenverherrlichend, das finde ich ist Kritik, die wirklich nur versucht, irgendwo was schlecht zu reden, wo eigentlich nichts schlecht ist. Obwohl, es haben sich ja wohl echt viele Leute an dieser ganzen grotesken Szenerie irgendwie gestört. Ich weiß, als ich aus der Pressevorführung kam, da kamen halt wirklich die Frauen oder Männer, die da halt irgendwie gar nicht von begeistert waren, die sind nur an diesen, normalerweise stehen da halt immer so Leute und schreiben mal die Meinung irgendwie auf. Und da kamen halt Leute, die sind einfach nur an den Leuten vorbei. Und raus. Ich glaube, das hat wahrscheinlich echt mit der Länge zu tun. Was ist mit Mad Men? Jetzt regen sich die Leute reinweise über Mad Men auf, dass da zeitgerecht halt Frauen wie Scheiße behandelt werden und die Männer nur am Saufen und Rauchen sind. Da könntest du doch jede Woche dann schreiben, die Serie ist aber schlecht. Ja, du, ich fand den Film nicht schlecht. Ich rede nur von Reaktionen, die ich beobachtet habe. Aber das und ich habe mitgekriegt, wie Scorsese bei einem der ersten Screenings, habe ich so einen Artikel gelesen, da kam irgendwie wohl ein Drehbuchautor, der kam nach dem Film auf die Cabrio, Scorsese und das ganze Team zugestimmt und hat den angemacht, so von wegen, ey, was hast du da für eine Scheiße verursacht? Das ist der Untergang unserer Zunft und bla bla bla. Ja, das ist einfach nur obszön, was du hier gemacht hast und so. Der hat sich richtig aufgeregt. Für den Film? Ja. Was ist denn mit, was ist die, haben die alle einen Stock im Arsch? Ey, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann nur das sagen, was ich so mitbekomme. Aber ja, wirklich, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das sind aber wahrscheinlich wohl Diskrepanzen dann in der Zunft der Regisseure dann dort, wie sie sowas sehen oder wie sie das verdeutlichen wollen. Die Situation, die du gerade erläutert hast, war eine Pressevorführung, wo die Leute dann auch hingegangen sind und dort. Also ich war jetzt bei nicht so vielen Pressevorführungen, was Filme jetzt angeht, aber da guckst du natürlich auch mit dem anderen Auge drauf. Ne? Und dann hast du eher andere Gedanken, als jetzt 3 Stunden lang im Kino zu sitzen, und dann lässt es nicht so auf dich wirken, als wenn du normal ins Kino gegangen wärst, dir angeguckt hast, sondern hast ganz andere Hintergedanken. Ich könnte jetzt auch nicht verstehen, wie man da rausgeht und eigentlich hier auf Maximus oder wie der heißt, da macht. Ne? So einen schönen Daumen nach unten. Vermutlich, weil der Film zu wenig delivered hat, weil der Film zu sehr diesen Lifestyle irgendwie gefeiert hat, weil der Film wahrscheinlich zu wenig Kritik ihrer Meinung nach geboten hat an dem ganzen Zustand, der da gezeigt wird, an diesem ganzen Sittenporträt. Und so weiter und so fort. Also ich meine, der Film hat ja Angriffspunkte, aber ich weiß nicht, ich finde so viele der Kritikpunkte, die könntest du auch rigoros auf die anderen Filme von Scorsese anwenden. Und naja, da wurden sie halt nicht angewendet, ne? Also ich meine... Entschuldige, wir reden über die Oscars gerade und da ist gerade Elton im Superheldenkostüm. Also ich meine... Ich fand jetzt so, also ich finde ja Goodfellas zum Beispiel ist ja jetzt auch nicht ein Film, der die Mafiosi wirklich runter macht oder was, ja, oder der halt irgendwie sagt, was ist alles für auch. Also beziehungsweise er sagt ja schon, das sind schlechte Menschen, aber er macht halt nicht irgendwie so offensichtlich klar und zeigt nicht so mit dem Finger drauf so, ja. Also der bringt ja auch die Faszination für diese Gesellschaftsschicht und für diese Zeit und für dieses Verhalten irgendwie bringt er ja trotzdem irgendwie rüber. Auch wenn es nicht natürlich Scorsese war, sondern De Palma, aber das mit Scarface ist auch eben das perfekte Beispiel, dass da verschiedene Leute verschiedene Sachen aus dem Film rausnehmen. Nicht umsonst ist er dann bei einer gewissen Klientel dann, das ist unsere Blaupause, so würden wir am gerne sein, und dann streichen die quasi alle Szenen am Ende, wo der niedergemeuchelt wird. Das Bild ist gestreckt. Ja, das mache ich ja gleich. Nee, Annemarie Carpentier? Ja, die haben geheiratet. Nein, mit Howard? Ja. Nicht Howard. Nein, mein Gott, Wayne interessiert, Alter. Wayne Carpenter? Wayne Carpenter hat sie geheiratet. Wayne hat es eindeutig interessiert. War das nicht voll dieser schmierige... Jonah Hill. Der hat ja so gut wie gar kein Geld dafür bekommen, ne? Nee, aber das wollte... Also, beziehungsweise, er hat ja auch wirklich alles dafür getan. Ja, aber wenn er... Steven! Wenn er Cutterfeld geheiratet hätte, dann wäre Annemarie Wahlkreuz ja noch zu haben gewesen. Schnell, mach den Ton an! Läuft der... Lass mich mal so. Steven! Da wächst der Pfeffer. Du musst lauter schreien, er hört dich nicht. Steven! 14. 4 zu 3. Ich erzähle, dass Steven mein Nachbar ist eigentlich. Der wohnt bei mir um die Ecke irgendwo. Schröck weiß es ja, der hängt ja regelmäßig mit ihm ab. Ja. Aber ich sehe den ab und zu mal. Ach, der kommt aus Hamburg, oder? Der wohnt bei mir um die Ecke, ich sehe den manchmal da. Also ich könnte die Adresse jetzt preisgeben, aber ich glaube, das macht er nicht. Das wäre echt ziemlich cool, also wenn du das hier machst. Ich glaube, Jochen wohnt sogar noch näher dran. Also ja. Ich glaube, Jochen wohnt ja quasi im Haus vor ihm so gesehen. Es ist völlig egal, schön. Gregor, wenn du es 4 zu 3 machst, ist das Oscar immer noch abgeschnitten. Und warum machst du nicht 16 zu 9? Weil das nichts bringt. Weil das anscheinend mit diesem Fernseher oder mit diesem Receiver nicht bringt. Sie sieht irgendwie ganz merkwürdig aus. Aber du musst es am... Hast du es jetzt am Fernseher oder am Receiver geändert? Am Fernseher habe ich es geändert, weil ich auf dem Receiver nicht zugreifen. Oh, ich habe letztens einen richtigen Shot bekommen. Ich habe wegen diesem komischen Oliver Pocher Video bei hier diesem Wiener Tanzballett da. Ach so, ja. Da habe ich, wie hieß sie gesehen? Miriam Weichselbraun? Die früher in meiner bei Kindheit... Bei MTV? Ja, und die habe ich da gesehen. Oh mein Gott, die ist auch schon alt geworden. Wenn man das so sagt. Hast du keine Fernbedienung für den oder was? Wie bitte? Für den Receiver? Der stand hier rum. Ich habe leider keine Fernbedienung. Ich gucke nochmal, ob ich eine gleich noch auftreiben kann. Ihr könnt uns gerne mal kurz schreiben, wir haben den Ton jetzt mal angemacht, ob der too much ist. Ich habe das Mikrofon eigentlich so ausgerichtet, dass man eher uns hört. Als Fernseher und Menschen. Ja, aber der Fernseher ist ja nur dezent, das ist ja so Hintergrund. Nardo! Solange gut, dass es so geniert als Leute. Ja, wir müssen nur dran denken, dass wenn die besten Lieder vorgespielt werden, dass wir drüber labern, weil sonst erkennt das automatisch YouTube-System. Ja, ein bisschen Delay, ne? Ja, ein bisschen Delay haben wir, so 30 plus Sekunden. Du wolltest den Jan Delay. Ja, aber dann habe ich darauf verzichtet, weil der scheiße und dumm ist und alt. Also schreibt doch mal bitte, ob ihr uns einigermaßen gut verstehen könnt, obwohl... Aber wie kriegen wir das Delay denn weg? Gar nicht. Wir müssen denen in L.A. dann sagen, dass die 30, 40 Sekunden später es senden dürfen. Dann wird es funktionieren. Das ist leider die Sachen des Internets. Aber gut, The Wolf of Wall Street. Wir haben erst drei Filme, dann lass uns doch gleich hier, warte mal, das ist mein Oscar-Favorit für so ziemlich alles, für das er nominiert ist, Dallas Buyers Club. Ja. Läuft gerade da. Also beste Hauptrolle und beste Nebenrolle hat er meiner Meinung nach sicher. Sollte er eigentlich, ja. Matthew McConaughey, das ist ja so ein Herzensprojekt von ihm gewesen, das er schon lange verwirklichen wollte, ne, seit langer Zeit. Und 20 Jahre haben die das gemacht. Seit 20 Jahren dort gemacht. die überflüssigste zweite Nebenrolle. Und das war ja, so eine stimmt, die fand ich auch irgendwie. Also ich habe sie leider noch nicht gesehen. Ja. Es basiert ja, es war halt Jennifer Garner drin, das war auch nicht verkehrt. Ja. Oder es war so. Und ich meine, Steve Zahn hat original zwei Auftritte, glaube ich, als Polizist. Und das war es auch. Und ich meine, den kennt man trotzdem. Ja. Also. Es sind trotz einiger, sagen wir es, berühmte Schauspieler-Cameos, die dann in gewissen Rollen aufgetreten sind. Es hätte jetzt nicht unbedingt Jennifer Garner dort gebraucht, aber sie hat mich nicht aus dem Film rausgerissen, dadurch, dass sie eine schlechte Performance oder so geliefert hat. Ne, war eben oft immer dauerbesorgt in ihrer Rolle als Doktorin, als Krankenschwester dort. Und im Film drin wird natürlich alles schauspielerisch platt gemacht von Matthew McConaughey und von Jared Leto. Dann insgesamt beides fantastisch gespielte Rollen. Wird er wirklich Leto ausgesprochen? Ja. Nein, Leto wird er gesprochen. Ganz sicher? Er hat sich selbst Jared Leto auch genannt. Ja, Ich habe zuletzt einen Talkshow-Auftritt gesehen und ich war ganz perplex, dass er sich Jared Leto genannt hat statt Leto. Aber er muss es am besten wissen, ne? Ich weiß noch, als er wieder angefangen hat, Musik zu machen, da war es mit MTV auch immer die große Frage, wie wird er jetzt ausgesprochen, als es damals so diese Rockband alles gab. So, damals hat MTV noch eine halbe Stunde Sendezeit mit dieser Frage gefüllt. Wird sollte aber noch in Leto heißen. Nein, aber ein da ist der fette Bauch übrigens geblurrt. Und da ist, die haben den Bauch geblurrt? Ja. Ein Spoiler oder was? Auf jeden Fall Dallas Buyers Club als AIDS-Drama, das auf einer wahren Person respektive Geschichte beruht, die es aber natürlich dann ausgekleidet hat, dramatisiert, bestimmte Tatsachenfalte ein bisschen angepasst hat, mit einem urmännlichen Super-Duper-Hardcore-Cowboy, den Matthew McConaughey darstellt und der auf einmal dann an AIDS erkrankt und mit allen Folgen, die dann dazugehören und eine ganz einen relativ ungewöhnlichen Ausweg sozusagen sich in seine Situation sucht. Der Film spielt dann in den 80ern, wenn ich mich nicht irre, wo dann das ja richtig mit der AIDS, wo es richtig losging und mit der uniformierten Öffentlichkeit und AIDS-Angst und so weiter. Und gerade jemand, der aus dem Umfeld kommt, aus den Rednecks, übermännlichen Leuten dort, die nur Faggots haben dann AIDS und so weiter. Es war sehr interessant zu sehen, wie das in diesem Milieu dargestellt wird, aber auch wie sich die Person, mir fällt der Name leider des Charakters nicht ein, den Matthew McConaughey dort spielt, aber wie der sich mit dieser Situation so zurechtfindet und wie er sich wandelt über den Film dort drüber hinweg. Also eine sehr, sehr tolle Performance und auch eben Jared Leto als... Findest du, dass er sich so sehr wandelt? Also ich finde, er ist zwar auf jeden Fall ein deutlich netterer Mensch am Ende, aber es bleibt trotzdem noch so ein sehr... Also gut, er ist nicht ein komplett anderer Mensch am Ende des Films, bei dem er vorher gewesen ist. Du merkst vielleicht, dass da irgendwelche Sachen aktiviert wurden, ne? Sein eigener Elan, Enthusiasmus, in dem er offener geworden ist der Situation, weil er selbst so davon betroffen ist. Er hätte nie so eine Akzeptanz gegenüber den Schwulen und der Schwulenszene und so weiter dort gehabt, wenn es eben nicht zu dieser Krankheit gekommen wäre. Der hätte ja auf seinem Weg ohne Ende dort weitergemacht, bis er 70 plus dann irgendwann ist und dann beim Bullenreiten irgendwie vom Sockel fällt. Ellen DeGeneres, die hostet diesmal. Schade, ich fand Seth MacFarlane ganz gut. Aber Dallas Buyers Club... We saw your boobs. Ich hätte es gerne nochmal gesehen. Ey, das war fantastisch. Ich darf es eigentlich nicht zeigen, weil es ist noch Embargo. Aber der wie sagt man das beim Rollenspiel, der Charaktergenerierungsbildschirm. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Da habe ich random gedrückt und es kam Ellen DeGeneres raus. Und ich musste so lachen, weil es ja auch so aktuell ist. Und ich habe überlegt, ob ich es twittern darf, aber ob ich dafür dann Ärger kriege, weil ich dafür darf noch nichts zeigen. Random DeGeneres? Tatsächlich. Okay, das musst du eigentlich zeigen. Das musst du zeigen. Super geil. Halt doch die Menüs an der Seite, da ist die Kamera. Random DeGeneres. Halt mal ran, mal sehen, ob die Schärfe da kommt. Toll. Ja, da sieht man es, glaube ich. Das ist unser Oscar-Host. Also es sieht in echt noch echter aus. Ja. Was haben wir noch für Filme dort? 12 Years a Slave. Ich würde mir wünschen, dass er den besten Film kriegt er aber nicht. 12 Years a Slave kriegt den besten Oscar als bester Film. Ja? Und da wetten wir jetzt um 10 Euro. Alter, jetzt haut er die Kohle raus. Ich sag, er kriegt nicht, aber ich will das eigentlich. Okay, ich sag, er kriegt. Ich würde auch sagen, dass er den bekommt. Warum bist du denn also sicher? Wild Guild, the movie. Das war schon lange kein Sklavenfilm mehr. Das ist noch so. Das ist jetzt aktueller denn je. Tarantino hat es angefangen, wo alle noch gesagt haben, stimmt, Sklaverei. Müssten wir eigentlich echt mal langsam einen Film drüber machen. Jetzt hat einer gemacht. Wann war denn der letzte Große, in Anführungsstrichen, der auch viel Akzeptanz dann bei den Oscars... Aber ich möchte kurz dazu sagen, also, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich möchte kurz dazu sagen, ich sage 12 Years a Slave wird bester Film werden. Ich wünsche mir aber von ganzem Herzen, dass Gravity der beste Film wird. Ja, aber, und das ist genau die Politik und die Konzessionen, über die vorhin alle gesprochen haben. Das ist genau die Politik, die dafür sorgen wird, dass 12 Years a Slave bester Film wird. Gravity ist da wahrscheinlich noch eine Spur zu künstlerisch anspruchsvoll. Ja, oder zu kommerziell. Er ist zu Popkultur. Ja. Ja. Gegenüber. Ja, also, das. Ich glaube, American Hustle hat auch gute Chancen. Das beste Film. Ey, als bester Film vielleicht sogar, ja. Wirklich. Ist einfach so, wenn ich versuche, in die Zukunft zu gucken, wie ich es manchmal tue, dann habe ich so das Gefühl, wir sitzen morgen alle hier im Büro und sagen so, ey, krass, American Hustle ist bester Film geworden. Habe ich so in der Vision. Ist es letztes so? Jahr war es ja auch krass. Da habe ich auch nicht mitgerechnet, dass Argo bester Film geworden ist. Hätte ich nicht gedacht. Vielleicht sitzen wir morgen auch hier. Was wäre denn der im letzten Jahr, der eigentlich der Favorit gewesen wäre? Lincoln. Argo. Echt? Lincoln fand ich auch nicht so gut wie Argo. Also Argo hat mir besser gefallen. Also nicht, was ich denke, was die Allgemeinheit gedacht hat. Ich weiß es nicht. Academy, irgendwie, einige sagen, wir haben einen Delay und andere sagen, wir haben keinen Delay. Oh, das ist eine gute Idee. Das liegt ja auch an deren Technik immer. Sagt. Unsere Technik ist doch immer 1A. Haben wir ein Hashtag für die ganze Aktion? Oscars. Hashtag Oscast. Hashtag OSCAST. Ja. Wir versuchen zwar auch über die YouTube-Comments das zu machen, aber ihr könnt uns gerne auch über Twitter und Hashtag Oscast dann dementsprechend Messages zukommen lassen. Man darf aber bei aller... Sind nur noch 6 da? Nein! Von wem sind die denn? Magst du den Hocker? Bitte? Von wem sind die? Den Hocker, wo deine Beine. Wenn ich Backwaren und irgendwie so gleich mit dem, von wem kann das sein? Nein, warte mal. Von dir. Ja, was ist beides. Das? Hello Kitty. Das ist schon klar. Aber warum ist jetzt die ganze Zeit eigentlich nur hier Frau Carpendale? Ja, Carpendale. Warum ist nur noch Frau Carpendale zu sehen? Was hältst du denn von dem Kleid? Du wolltest nur die Kleider. Carpendale? Finde ich sehr schön. Eine Mischung aus Schuppen, aus Fischschuppen und Blättern. Das sind Rosen, oder? Ja, ich glaube, das sind Rosen. Ich finde, ihr Make-up kennt sich nicht so aus mit diesem See. Also zu... Entschuldigung, es ist lila. Entschuldigung, Gregor, ich habe jetzt voll deinen Punkt unterbrochen. Das tut mir leid. Egal, kurz zu 12 Years a Slave nochmal. Unabhängig davon, ob dann die White Guilt sozusagen dazu sorgt, dass der Film als bester Oscar-Film 2014 dann den Preis abräumt. Allein die Performance von, ich werde den Namen wahrscheinlich wieder komplett sagen. Chiwetel Ejiofor. Chiwetel Ejiofor. Alleine. Natürlich recht wirklich sehr mitreißende Performance gewesen und auch von ich kannte ihn primär tatsächlich, muss sagen, durch Serenity. Ja, in Serenity ist er mir auch zum ersten Mal aufgefallen, aber danach habe ich irgendwie gesehen, wie oft er schon in anderen Filmen gespielt hat oder wie viele Filme ich doch tatsächlich schon von ihm gesehen habe. So, ja. Es wird zumindest auch mit, das meint aber ey, findest du wirklich, ich bewege mich jetzt hier gleich mal auf dünnes Eis, aber findest du wirklich, dass der so gut war in dem Film? Also der war gut, das steht außer Frage. Der ist vollkommen berechtigt, ist der nominiert. Aber ich finde halt, im Vergleich zu einem Matthew McConaughey, im Vergleich zu einem Christian Bale, im Vergleich zu einem Leonardo DiCaprio. Schwierig, ja, du hast schon recht, es sind Nuancen, das sind auch, was man sich speziell versteifen will. Das liegt jetzt aber auch zum einen an der Rolle. Ich meine, der hat ja in dem Film keine andere Aufgabe als zu leiden. Ja, also meiner Ansicht nach. Also der macht das toll, der macht das großartig so. Ja, es gibt auch eine geile Szene, wo er halt so den Zuschauer sogar noch mit in dieses Leid mit einzieht. So, ja. Aber ich finde, mehr Facetten dürfen halt McConaughey, DiCaprio und Bale zum Beispiel an den Tag legen. Wo man vielleicht auch als aber das ist ja nicht das einzige Kriterium. Also ich meine, Facetten ist ein gutes Kriterium, aber wenn er die Rolle, die er nun mal in dem Film spielt, einfach super gut überragend drüber... Ich habe den Film nicht gesehen, ich kann es nicht beurteilen, aber wenn er die super überragend drüber gebracht hat, auch wenn es dann nur eine Facette ist, dann ist es ja auch gut dargestellt. Ja, aber zum Beispiel so ein... Keine Ahnung, so ein Christian Bale zum Beispiel, ja? Ich meine, guck mal, der hat ja die Verzweiflung, der hat ja irgendwie den Humor irgendwo teilweise auf seiner Seite so. Er hat versucht... Ist ja die komplexere Rolle, meinst du? Meine ich, ja. Also ich kann mir halt vorstellen, dass ja die Leute, die halt so in der Academy sind, dass sie vielleicht sowas eher nochmal, also ich hoffe, dass sie sowas, oder ich kann mir vorstellen, dass sie sowas eher mögen, als nur ein auf eine, sag ich mal, fix, Ausrichtung fixierte Rolle. So, ja. Ja, Lila ist auch gut. Wir warten auf Steven. Das ist hier Wurst! Darauf habe ich jetzt nicht. Also ich weiß. Und das ist auch noch eine Dauerwerbesendung. Ich weiß schon mal, wo der Oscar versteckt ist. Ich habe eine Idee. Wir verkaufen mal die Werbung bei den Oscars an. Wir haben jetzt auf jeden Fall. Hallo! Hallo! Auf jeden Fall ein paar Zuschauer verloren gerade. So wie Pocahontas. Hast du eigentlich irgendwie, musst du den Stream eigentlich FSK 18 kennzeichnen, Gregor, oder so? Alles ist immer automatisch FSK 18, ja. 10 Minuten kostenlos, was ist los? 10 Minuten. Ja, rufen wir alle an, dann haben wir richtig viel. Ja, fast eine Stunde hier. Können wir sie aber fragen, welchen Film sie meint, der Grund? War das so ein leicht ungarischer, aber auch bayerischer Dialekt zusammen gerade? Ich muss sagen, das Set sieht besser aus als bei uns. Das meinen wir wissen. Wollen wir die Kamera da drauf drehen und dann vertonen wir das einfach dann nur, ja? Dann kann man das Bild sehen, aber uns hören. Ey, wie lange geht das? Wie viel Geld haben die? Dauerwerbesendung. Ich glaube nicht, dass besonders viele Leute bei den Oscars... Ist ProSieben oder? Ja, aber Schweizer ProSieben. Vor allem von den Oscars. Ach nein! Ach, wir sind nein. Schweizer ProSieben! Ah. Das stimmt! Wieso sind wir denn im Schweizer ProSieben? Weil der Receiver das deutsche ProSieben nicht mehr gefunden hat. Das wurde wohl dann umgestellt. Die Schweizer sind ja dran. Ich wundere mich schon die ganze Zeit. Strip.ch, hä? Ach so, ja. Jetzt hast du die Adresse genannt. Jetzt müssen wir. Jetzt müssen Nein, ich habe nicht die vollständige Adresse genannt, weil ich sehe ja nur die Hälfte dank unseres Bildes hier. Hinten haben auch immer hässliche Tanten. Na, das. Die hat bestimmt eine tolle Persönlichkeit. Ja. Es interessiert mich beim Strippen die Persönlichkeit. Herauf, aber ja. Schön, dass sie ihre Unterschrift schon mal tätowiert hat, dann am Oberschenkel, damit sie weiß, wie die funktioniert. Links und rechts. Damit sie den Namen nicht vergisst. Links und rechts. Hallo, Tyra Catney. Ich stehe total drauf, wie du deine Brüste streichst. Ja, oder auf großen Kleinschreibungen achten. Ja. Kommt nicht nach drauf und komme? Die perfekte Überleitung, also von 12 Years a Slave zu Auspeitschen. Und Dauerwerbesendung, wie lange soll das gehen? Wie lange ist die Dauer? 1,5 Stunden. Oh. Sehr gut. Einer hat den Hashtag. So, aber dann sind wir ja. Ey, das ist ja kaum zu glauben, wie geil das ist. Ein Ostcast. Schön. Das ist ja wie Dolly Buster früher bei Dings. Was? A, B oder C. Was macht sie denn jetzt? Sie poliert das Handy. Ja, die haben so Silikonreiniger. Die haben die ja auch von Game One. Warum klebt die jetzt Aufkleber auf ihr Display? Das sind Reiniger. Die kannst du hinten an deinem Handy kleben und wenn dein Display dreckig ist, sind sie nach vorne und bestimmt dein Display sauber. Aber die klebt doch da drauf. Ja, dann kann Quatsch. Ich doch nicht mehr sehen, was auf dem Display drauf ist. Rückseite kleben. Ich soll auf die Rückseite kleben, wenn mein Display dreckig ist. Ja, aber wenn du es dann sauber machen willst, klebst du es auf die andere Seite. Okay. Also das kannst du aber schön auf der Straße verkaufen. Eigentlich wäre es jetzt die perfekte Gelegenheit, da uns im Fernsehen nichts mehr ablenkt, über die Filme nochmal weiter zu quatschen. Weil pleite sind mit ihrem schlechten Spiel. 12 Years a Slave. Ich habe Angst, dass es jetzt nicht mehr zurückschaltet, ne? Natürlich schaltet es zurück, das ist ja Quatsch. Das ist schon echt lang. Das ist tatsächlich so. Ohne Scheiß, wenn jetzt tatsächlich ProSieben abgeschaltet wird. Also wenn jetzt, nein, echt? Glaubst du nicht, dass ProSieben jetzt abgeschaltet wird? Oh nein. Also wenn die Schweizer jetzt, keine Ahnung, irgendwie sagen, ah, nee, komm. Oscars. Die Strip-Nummer da bringt uns mehr Geld an. Das wäre so hart. Ey, merkt ihr mal welcher Kanal das ist. Okay, jetzt haben wir ProSieben Österreich mal umgeschaltet. Dort zeigen sie... Werbung. Dort zeigen sie TV-Werbung in Österreich und kein Livestream.ch. Mit einem Bären. Ja, Jim Beam Honey mit echtem Honig. Ich bin jetzt schon so müde. Das hat noch nicht mal angefangen. Das geht auch. Welche Filme fehlen uns denn noch? Nebraska. Oh, schöner Film. Ja, von Alexander Payne. No? Der auch Sideways und Descendants und About Schmidt gemacht hat. Bruce Dern in einer Hauptrolle. Mittlerweile auch, wie alt ist so ein 77, 78 Jahre alt und so weiter. Ich kenne Bruce Dern hauptsächlich aus den 60ern, 70ern, dann dort aus Lautlos im Weltraum. Lautlos im Weltraum, fantastisch. Mit Huey, Dewey und Louie, den kleinen drei Robotern und den Gartenraumschiffen damals. Aber auch, kriegt das durcheinander oder Mad Max 2? War er dabei? als der Typ im Hubschrauber dort, oder kriege ich das durcheinander? Glaub, das ist nicht Bruce Dern. Ist ein anderer Bruce wahrscheinlich, ne? Ich glaube ja, aber an den ich, glaube ich, nicht Bruce an den ich gerade denke. Aber Bruce Dern eigentlich mehr so ein Schurkencharakter oder sonst was Darsteller aus den 60ern, 70ern in die 80er dort hinein. Und jetzt mit einer Rolle als, ich weiß nicht, gilt er als offiziell demenzkrank oder ja, so? Ja, er soll schon dement sein, weil er da schon ziemlich viel vergessen hat aus seinem Leben. Ich dachte immer, die kriegen so kleine Mülltonnen mit so einem grünen Menschen drin. Und der Mann bekommt einen Brief in der Lotterie, in dem steht, du hast $1 Million gewonnen, haha, hol dir deinen Preis ab und dann will er den abholen. So ist es doch, ne? Wenn du dann zu irgendeinem gewissen Platz hingehst, kannst du dir deine $1 Million abholen, was natürlich ein typischer Kettenbrief ist, der an 1000 Leute da geschickt wird, aber... Ich glaube, das ist so ein Zeitungsabo-Lockangebot für Scheiß irgendwie. Also es ist auf jeden Fall eine Verarschung, ja, was ihm auch jeder sagt. Das ist irgendwie so ein ich weiß nicht, wie die es nennen, Phishing-Ding? Wahrscheinlich so Phishing, so dass du dich dann... Sie haben schon gewonnen, wenn ja, sie genau, nur sie haben antworten. Schon gewonnen, wenn sie hier nur herkommen und sich das Geld abholen. Aber er agiert eben so, als ob er tatsächlich gewonnen hätte, und das erzeugt diverse Unannehmlichkeiten und Probleme. Ja, vor allem, weil er halt die ganze Zeit beschließt, zu Fuß nach Nebraska zu latschen und um sein Geld abzuholen, was halt die Familie nicht so wirklich will, beziehungsweise der jüngste Sohn auf jeden Fall die ganze Zeit verhindern möchte und sich daraufhin entschließt, okay, ich fahre jetzt mit ihm hin. Ja, und dabei besuchen sie dann gleichzeitig noch die Familie. Also von den Schauspielern her, Bruce Dern ist dabei als junger oder jüngster Sohn. Entschuldigung. Wie bitte? Ich habe jetzt gerade nur gedacht, weil du gesagt hast vorhin, ist es sicher mit Judi Dench als beste Hauptdarstellerin? Das habe ich so gelesen, ja. Okay. Dann ist noch die Frau von ihm, also die June Skip, die ist noch nominiert als beste Nebendarstellerin. Als Nebendarstellerin. Ja, der Sohnemann ist zwar nicht nominiert, aber mich hat es gefreut, ihn mal in so einer Art Film zu sehen. Will Forte ist ein Saturday Night Live Schauspieler eigentlich gewesen. MacGruber, die Hauptrolle. Der sieht doch aus wie Quentin Tarantino in Jung und Dünn, oder? Also zumindest in dem Film hat der mich so... immer wieder an Quentin irgendwie. Okay, vielleicht ist das mehr so die Art, wie er sich gibt und die Mimik und so weiter. Aber ich habe nie so visuell die Verbindung zwischen Forte und Tarantino gemacht eigentlich. Apes. Sorry, wenn ich das unter so reingemacht. Im Kopf. Zumindest ist der aber mehr für die komödiantischen Rollen dann gedacht und eher dann eben in die seichten Komödien Marke MacGruber, ja. Was eine Rolle war, die er bei Saturday Night Live dann und geprägt hat damals. Und bei der Call Saul spielt auch mit. Oh, spielt auch mit. Bob Odenkirk, ja. Oder schon dünn oder noch fett? Ich glaube, ein bisschen dünner. Ja. Ein bisschen dünner, ja. Und so weiter. Und ich freue mich natürlich immer darüber, Stacey Keach, wenn er irgendwo dabei ist. Mike Hammer, verdammt nochmal. Aber June Skip als beste Nebenrolle, ich würde mich freuen. Die fand ich nämlich großartig. Die war wirklich großartig, den Film. Aber das wird sie halt auch nicht gewinnen. Wieso sind... Ach, auf jeden Fall, in der Schweiz zeigen sie Elton statt Livestrip. Nein. Also, das sind sie verschlimmert. Genauso. Fantastisch. Nebraska Philomena. Oder Philomena? Wie spricht man den aus? Philomena, ja. Ja. Philomena. Auch ein schöner Film. Ja. Den habe ich nicht gesehen. Im Grunde, worum geht's bei Philomena? Es geht um eine alte Frau, die nach 50 Jahren ihr Schweigen bricht und ihrer Tochter erzählt, dass sie vor 50 Jahren ihren Sohn zur Adoption freigeben musste, weil sie damals in einem Nonnenkloster irgendwie gelebt hat. Und da musste sie halt das Kind dann freigeben. Warum dem so ist und was mit dem Kind passiert ist und so weiter und so fort, das versucht oder das erzählt halt dieser Film. Da ist er. Oh ja, Barkat Abdi. Ja. Oh, Captain Phillips. Mhm. Auch sehr gute Überlang. Wann gibt's oder läuft? Stephen Lieb Kino läuft schon wieder, oder? Ja, Stephen Lieb Kino ist heute die erste Sendung wieder gestartet in einer kurzen Variante auf ProSieben. Leider schon ziemlich früh. Aber heute Nacht um 0.05 Uhr kam nochmal die 50-Minuten-Variante. Mhm. Das machen wir jetzt neu auf ProSieben Max. Und so wird es quasi jetzt leider Gottes nur noch monatlich stattfinden. Okay, aber dafür eine, die extra lange 50 Minuten. Eine, die extra lang ist, auf ProSieben Max, so roundabout eine Stunde. Und eine Halbstundensendung auf ProSieben dann. Und da halt möglichst alles drin, was in diesem Monat rauskommt. Dem würde ich das gönnen. Besser nehmen wir stellen. Also gut, Steven ist natürlich gerade wieder in seinem Element. Ich habe schon im letzten und vorletzten Jahr gesagt, also Chapeau an Steven. Ich werde mich nicht mehr darüber aufregen, nachdem ich selbst die Red Carpet-Nummer mitmachen musste. Es ist ein sehr hartes Geschäft, dann dort auf dem roten Teppich Zeug anzustellen. Auch wenn er jetzt natürlich sehr viele nette Gesprächspartner dort hat. Mit 6 Nominierungen ins Rennen, das stimmt doch nicht. Captain Phillips, doch bestimmt so technische Awards oder so, ne? Bestimmt so Cinematography. Nee, glaub, ist doch ein Greengrass-Film, oder? Ja, aber ich glaube, der hat nur 2. Da sind mir die Leute, die vielleicht falschen Wikipedia-Artikel und so weiter angeguckt für die Bauchbinden. Da können wir aber auch reden, Captain Phillips ist ja auch nominiert zumindest als bester Film. Dort mit dazu ist Hanks, ist der nominiert für die Rolle? Oder? Nee, Hanks nicht. Auch keiner von den Piraten jetzt hier, ne? Doch, der, er da. Also er ist als, bester Nebendarsteller dann, ne? Hanks nicht. Nee, Hanks nicht. Ey, und ich meine, das spricht ja eigentlich für die Qualität des restlichen Feldes, wenn ich es dir erlauben kannst, ein Tom Hanks. Ach, der spaßt, ey. Wie ich ihn hasse. Oh, das ist dieser deutsche Agent, Manager, der die Scott, Leute mal zulässt. Scott. Allen, oder wie genau, das? Der ist das. Das ist ein... Oh. Hollywood Insider. Das ist eine Jobbeschreibung. Freund der Familie. So, ich nehme jetzt noch so einen. Ich würde mal die Chips an. Also wenn, haben wir eine Schüssel, sonst raschel ich die ganze Zeit. Wir haben höchstens den Müll dort oder die Schüssel mit Nett oder was auch immer das da ist. Nein, das reißt drin. Ich mag ja kein Ei. Nee. Das ist mein Problem leider. Oder Reis. Du kannst in der Küche gerne mal gucken, ob dann dort was ist. Aber ich habe ja Salzstangen. Wir können ja auch das eine ausschlürfen. Captain Phillips, wann ist denn eigentlich diese Geschichte passiert mit dem Boot? Das ist ja auch schon etliche Jährchen her. Das ist 2009 jetzt schon, im April. Im April ist es gewesen. Doch, ist doch länger her, als ich gedacht hätte. Für mich war das immer noch relativ frisch im Kopf, dass diese ganze Entführungsnummer dort mit dem amerikanischen Schiff und den somalischen Piraten passiert ist. Aber der Tonus war wohl lang genug, dass Greengrass einen Film da machen konnte. Hatte ja auch, war ja auch nicht gerade beschäftigt mit irgendwelchen Bourne's und allem drum und dran. Ja, das möchte ich auch. Ach, Michael Fassbender, ja? Sehr, sehr gut. Da ist jemand hochschwanger. Ist das Cameron? Nein. Wer ist denn das? Nicht Cameron Diaz, oder? Das Kaffeefilter. Kaffeefilter ist auch gut. Können wir auch auf den Kopf tragen dann. Fantastischerweise. Welcher Film fehlt denn uns noch? Her ist, glaube ich, dann auch nominiert, ne? Ja. Habe ich nach 20 Minuten ausgemacht. Ohne Scheiße, ich konnte das Gelaber nicht mehr hören. Negativ ist mittlerweile gehört. Ich habe ihn noch nicht gesehen, also, ich will den unbedingt gucken. Ich finde den jetzt auch nicht schlecht, aber ich verstehe halt echt nicht. Also nee, das ist schon ein guter Film, aber trotzdem, ich verstehe nicht, warum der überall so abgefeiert wird. Ich verstehe es einfach nicht. Ich fand den viel zu lang für das, was er erzählt. Und das, was er erzählt, irgendwie... Da ist zu wenig Futter drin, da fehlt mir irgendwie, da fehlt mir zu viel zu viel Background irgendwie. Also ich hätte mir einfach ein bisschen mehr... Die Welt, wie halt auch die Figuren und wie halt auch die Technik, die da drin irgendwie geschildert wird, noch ein bisschen mehr unterfüttert gewünscht, so, ja. Also, dass du erfährst ein bisschen mehr zu den Figuren, du erfährst ein bisschen mehr zu diesem ganzen Operating System, du erfährst ein bisschen mehr zu der Akzeptanz, ja. Also, auch die wie der Film mit seiner zeitlichen Ebene spielt. Das fand ich alles nicht wirklich gelungen, beziehungsweise nachvollziehbar, so. Also, aber auf der anderen Seite, Joaquin Phoenix macht es toll, der hat ein tolles Set-Design. An sich, die Geschichte ist ja cool, also da gibt es nichts dran auszusetzen. So. Aber irgendwie hat mir da ein bisschen was gefehlt. Ich finde das auch überhyped. Aber ich glaube ja, nach sämtlichen Gesprächen mit sämtlichen Menschen, dass ich den völlig anders aufgefasst habe als ihr alle. Das kann doch gut sein. Das ist so eine Eigenheit von mir, weil ich habe daraus was ganz anderes gezogen. Aber darüber haben wir schon mal gesprochen, weil wir den auch zusammen gesehen haben. Ja. ja, aber ich will ja hier nicht spoilern jetzt. Ach so, ja, okay. Weil ich kann jetzt nicht erzählen, was ich denke. Sonst müssen wir den Spoiler-Alarm dann mal wieder rausholen. Ja, auf jeden Fall. Also, weil sonst, das ist ja blöd. Sonst. Nee, müssen wir nicht. Auf jeden Fall habe ich ihn ganz anders aufgefasst, als glaube ich, die meisten Menschen ihn auffassen würden. Und deswegen fand ich den auch so toll. Weil der für mich eine ganz andere Botschaft hatte, als die jetzt so im allgemeinen Tonus hier immer rumgehen. Amen. Bleiben wir vage. Also. Ja, ich weiß nicht. Guten Morgen. Ich fand den, wie gesagt, das ist schon ein schöner Film, aber ich finde ihn halt nicht so überragend, wie er teilweise überall gemacht hat. Ja. Ich will das Negative nicht hören, ich will den gucken. Aber Eddie ist, glaube ich, auch, du fandst ihn auch richtig gut, ne? Ich fand ihn super. Super, ja. sehr, sehr, sehr, sehr geil. Ruhig und langsam und so. Aber ich fand den gut. Man muss, glaube ich, in der richtigen Stimmung für den sein. Das aber ey, wir haben den mit zwei Pärchen haben den geguckt. So. Es war eigentlich echt ein ganz entspannter Abend. War alles. Haben wir den zusammen gesehen? Nee. Aber trotzdem. Also gut, wir hatten einen dabei, der hat nur aufgeregt. Ich fand einfach die gesamte Zukunftsvision in dem Film. Da war einer dabei. Super. Ja? Ja. Aber auch da, wie gesagt, ich hätte ein bisschen mehr Unterfütterung gern gehabt. Wie, Robert Chicken kommt jetzt auch auf Dings? Nein, es war nur eine Simpsons. Ein spezielles Simpsons-Intro wahrscheinlich. Haben wir uns vorhin schon gefragt, was da dann die Verbindung sein kann zwischen den beiden. Haben wir die Top 9 Filme, haben wir, glaube ich, jetzt kurz oberflächlich mal angerissen, oder? Oder haben wir irgendeinen vergessen? Haben wir einen vergessen? Ja. Oh ja. Oder? Nee. Welchen haben wir denn vergessen? Ich war bei August Osage County, aber der ist nicht nominiert. Der ist nicht nominiert? Nein. Das ist Cuaron. Das ist Horst Clooney, so sieht das aus. Geht's wieder los dieses Jahr? Ja? Machen wir den? Gut. Schön. Der wird die beste Regie kriegen. Cuaron. Ja. Ja, stimmt. Hat den auch verdient für Prisoner of Azkaban. Hat den nicht auch einen Golden Globe gekriegt? Ja. Mann, ey, Schmöckert, hör mal auf, dauernd die Oscars zu spoilen, ey. Das ist dauernd alles verraten schon. Ja, das muss ja halt auch zutreffen. Ist ja nur meine Meinung. Einschätzung. Okay, dann lass uns mal die zusätzliche Audio-Portion des Oscars einmal abzuschließen. Ich habe vorhin erklärt, Daniel, bevor du dann aufgetaucht bist, der erste Teil jetzt, bis die Oscars losgehen, wird nochmal das Audio separat online gestellt für die Leute, die gerne mal ein bisschen nur zuhören möchten. In separat aufgezeichneter Qualität. Würde ich nochmal sagen, lass uns abschließend sagen, was wäre unser Tipp jeweils für Wer räumt den besten Oscar ab? Und wir können dann nachher sehen, ob wir richtig lagen oder nicht richtig. Den besten Oscar. Den besten Oscar. Den besten Oscar. Wir bekommen den guten Oscar, aber es sind nur die besten. Ja, genau. Man kriegt nur den guten Oscar, aber den besten Oscar für den besten Film, den ich abstauben will. Mein Tipp wäre Dallas Buyers Club. Daniel? Also ich habe mit Anne zwar gewettet, dass 12 Years a Slave der Oscar gewinnt, aber ich sag trotzdem Gravity. Der Film des Herzens? Ja, mein Film des Herzens ist Gravity. Mein Film des Herzens ist tatsächlich 12 Years a Slave, aber ich glaube nicht, dass er ihn kriegen wird, weil die Konkurrenz zu stark ist. Ich glaube, es wird auch Dallas Buyers Club. Dennis? Was wir glauben oder was wir gerne hätten. Ja. Ich habe beides jetzt gesagt. Ich glaube, dass 12 Years a Slave wird und ich würde mir auch, glaube ich, Gravity wünschen. Mhm. Ede? Wüsstest du's? Ich glaube, es wird American Hustle und ich weiß nicht, ich finde Gravity, American Hustle und Wolf of Wall Street alle drei geil. Also ich wäre bei keinem böse, wenn das kriegt. Ich auch nicht. Obwohl, Wolf of Wall Street habe ich schon wieder ganz vergessen. Naja, Gravity wahrscheinlich, weil er mich echt geflasht hat. Aber wenn Scorsese den abräumt, dann mache ich auch zwei Daumen hoch. Ich fand, das war ein Kinoerlebnis, wie ich schon so lange nicht mehr irgendwie im Kino hatte. Ich meine, ich hab während dem Film die Luft angehalten. Ja, weil ich so weil du pupsen musstest. Ja. Nee, weil ich einen fahren gelassen habe und der hat so echt übel gestunken. Das war das. Weltraum abgasen. Und Martin, hast du schon gesagt? Schon ganz grün im Gesicht. Ja, ich habe mich Daniel angeschlossen. Gravity. Gravity. Ja. Gut, was es geworden ist. Heißt der Lauch? So ein Lauch. Gravity führt in den Weltraum-Szenen gegenüber Dallas Buyers Club. Obwohl Gravity etwas unrealistisches aus hat. Ja. Wo dann Sachen Homoerotik kein Gravity auch. Nein, egal. Ich glaube, Dallas Buyers Club zum Beispiel ist auch für irgendein Drehbuch Oscar nominiert. Mhm. Achso, meinst du, dass es dann eher einer ist, der für das Drehbuch bekommt, so ich wie mir, also, Tarantino seine Oscars bekommt meist? Also bei unserem Tippspiel, was ich mit Wolf und Kim hatte, da habe ich, glaube ich, Dallas Buyers Club, ich weiß nicht, ob er fürs Adaptierte oder für das Originaldrehbuch nominiert ist. Aber ich habe ihn auf jeden Fall in eine Drehbuchkategorie nominiert. Oder beziehungsweise. Also es basiert ja auf dem Buch der Person, die dort dargestellt wird. Natürlich immer noch. Wie hieß der? Ron Woodruff? Nee, Ron Underwood? Irgendwas mit W auf jeden Fall. Ich denke die ganze Zeit hier an Dings. Ron W. irgendwas ist es auf jeden Fall. Aber zumindest, es basiert ja auf der Vorlage, es wurde aber trotzdem adaptiert. Ne? Es wurde ja angepasst, neu geschrieben und so weiter. Ja. Also muss man sehen, in welcher Kategorie dann das dorthin fällt. Den gewinnt der Farrell auch. Wo ist denn sein schöner Hut von Farrell Williams? Das Ding ist der nominiert, also das, wo er die ganze Zeit über die, oder wo die ganze Zeit irgendwelche Leute über die Straße rennen und ja, er dann auch. Weil das auch nein, das für ich unverbesserlich, da kommt der Film, ja, der da Song kommt drin der vor. Song her. Aber das ist das Video, ist, wo die ganze Zeit Leute über die Straße irgendwie rennen. Das 24-Stunden-Ding. So. Ja. Okay. Und das war Soundtrack von Despicable Me 2. Genau. Da war ich mit Simon im Kino drin und ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass der Song da in diesem Film drin war. Der hat immer kurze Hosen an. Aber wo ist sein Hut von den Grammys, war das doch, wo er diesen großen Smokey the Bear Hut anhatte? Der hatte so, genau, so einen komischen. Star Trek. Das war doch jetzt ein bisschen unangenehm. Als Steven Gätchen ruft über den roten Teppich, we're from Germany, we love your song. Müssen wir from Germany, we downloaded your song. Das ist schon wieder so fremdschämig. Leto, er heißt Leto. Leto heißt er. Leto heißt er. Vinetto? Letter. Vinetto und Leto, ja. Du schufst du Jared Leto. Jared Leto. Ja, aber guck mal, hast du gesehen, da ist noch eine zweite... Und der Typ steht ja immer noch. Der Inside. Ja, der steht doch immer noch. Da sind sogar drei Abtrennungen. Guck mal, so ein Mittelgang für die ganzen Jungs, die ganz Exklusiven, die wahrscheinlich schnell durch sind. Spielerfrauen, Management, ja. PR. Und bei Steven kommt wieder keiner vorbei. Gleich kommen Raphael, ja, van der Vaart und Sabia. Ja, und hinten läuft Silvi. Ach, die stehen noch nicht mal. Ja, also wir, was war das denn, was da unten denn da gerade für ein... Wir sind jetzt mittendrin und hängen an jeder Silbe von Steven, die er von sich lässt, und warten gespannt darauf, wer alles Tolles über den roten Teppich dann gleich drüber geht. Ich würde sagen, hier an dieser Stelle beenden wir nur die Audioportion. Also es läuft noch weiter das Video. Wir werden dann in Ruhe jetzt schnacken und gucken und snacken und so weiter. Das war jetzt der Podcast. Das war der Audiocast bis dorthin, weil bis jetzt wären wir wirklich... Reicht dir das nicht, Daniel? Hast du noch was zu sagen? Nein, ich frage nur, aber die Leute freuen sich doch immer, wenn es ein bisschen länger ist. Ja, aber jetzt, uns ja live jetzt werden wir auf jeden Fall noch unorganisierter, als bis wir... Ja, wenn wir jetzt den Stream neu startest, dann ist, glaube ich, das Delay kleiner. Nee, den Stream werde ich jetzt nicht neu starten. Ich werde einfach die separate Audioaufnahme jetzt hier beenden. Wenn ihr euch das Video nochmal angucken wollt und inklusive der restlichen paar Stunden, je nachdem wie lange wir durchhalten, während wir die Oscars gucken, kann sich das alles in der Gesamtlänge dann auf www.gregs-rpg-heaven angucken. Aber jetzt den gesamten Stream irgendwie aufzeichnen und sich dann irgendwie als Podcast anhören, das geht jetzt nicht. Doch. Das kann man schon machen. Also ich kann auch gerne die Aufnahme jetzt weiterlaufen lassen, aber dann haben wir eine 6-7 Stunden lange Audiodatei, wo wir... Penelope Gruß? Nein. Wer ist das? Wo wir zu einem Großteil von der Veranstaltung dort einfach herumsitzen und mit den Flaschen klackern. Was hat die für Kleidern aus? Lucky Strike-Packungen oder was? Naja, aber der Stream kommt oder ja danach auf jeden Fall auf YouTube als Video und die Leute sind ja schlau genug, um das Ding runterzuladen. Genau, also das sollte daran nicht scheitern. Ich glaube, bis hierhin, so viel Wahnsinn hält man auch länger als diese anderthalb, zwei Stunden, die wir hier schon aufnehmen, sowieso nicht aus. Also schaut euch das Video mit der kompletten Länge an oder hört euch das Video dann an bei YouTube. Bis dahin aber vielen Dank fürs Zuhören bis hier und ich hoffe, wir sehen uns, hören uns. Du hast ein bisschen gefallen an diesen, wie heißt das? Phallus-Symbolen? Nee, an den Gefallus-Symbole. ADSM-Videos, wie heißt das? ASMR. BDSM-Videos.